Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. 35 Jahre sind seit der deutschen Wiedervereinigung vergangen, aber noch immer verläuft ein Graben durch unser Land. Wie kommt das? Eine Journalistin aus dem Osten und ein Journalist aus dem Westen haben sich auf die Recherche begeben und monatelang Gespräche geführt und den Dschungel von Erwartungen und Enttäuschungen, von Urteilen und Vorurteilen, ausgemachten und ausgemalten Gründen durchstreift. Herausgekommen ist eine Serie von Reportagen, Gespräche und Analysen, die in zwei langen Nächten zu hören sein werden. Hören Sie nun den ersten Teil von »Das glücklichste Volk der Welt«. Eine lange Nacht über Fremdheit und Nähe zwischen Ost- und Westdeutschland. Eine Sendung von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westphalen. Andreas? Ja? Warum machst du das hier? Was meinst du? Na, diese Serie mit mir über Ost- und Westdeutschland. Weil ich das Gefühl habe, dass wir auch eine ganze Generation nach der Wiedervereinigung oft Missverständnisse haben. Wir haben lieber Vorurteile, als miteinander zu sprechen. Und als Westdeutscher wollte ich einmal die Perspektive wechseln und auch zuhören. Okay. Und du? Na, ich bin ja im Osten geboren, lebe heute in Westdeutschland und ich glaube, ich hätte bis zu dieser Arbeit, also bis zu der Arbeit an diesem Projekt gesagt, Ost und West spielen für mich heute kaum noch eine Rolle. Und jetzt nach unserer Recherche glaube ich, das hat vielleicht doch viel mehr mit mir zu tun, als ich dachte. Ich weiß nicht mal, wo West und Ost ist. Glatzen. Kommt direkt in meinen Kopf, Glatzen oder Nazis, Hakenkreuze vielleicht, Demonstrationen gegen Ausländer, sowas halt. Das glücklichste Volk der Welt. Ich hätte mir wenigstens gewünscht, dass eine andere Nationalhymne gemacht wird. Eine lange Nacht über Fremdheit und Nähe zwischen Ost- und Westdeutschland. Teil 1. Natürlich sind nicht alle so da, aber halt sehr viele, mehr als in Westdeutschland. Ich wollte die eine auf die Melodie des anderen. Kann man ja singen. Der Text hat denselben Rhythmus. Von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westphalen. Bevor wir einsteigen, sollten wir uns vielleicht kurz vorstellen. Das ist eine sehr gute Idee. Darf ich anfangen? Ganz klar Westdeutscher. Du bist Sophie, geboren in der DDR 1983, aufgewachsen in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt und lebst heute mit deiner Familie in Köln. Du bist Radioautorin und Regisseurin. Und du kommst aus dem Bergischen Land, also gar nicht so weit weg von Köln. Wenige Monate nach der deutschen Einheit hast du Abitur gemacht. Du bist Journalist, Sachbuchautor und Regisseur. Und seit einigen Jahren schon sind wir Kollegen und befreundet. Habe ich was vergessen? Nee, eigentlich nicht. Was wäre deine Idealvorstellung, was wir mit dieser Serie erreichen könnten? Also, ich sehe das so. Unser Land ist geprägt von zwei Geschichten, Ost und West. Oft prallen diese Erzählungen noch aufeinander. Mit dieser Serie versuche ich, sie neu zusammenzubringen. Ehrlich, neugierig, mit Blick auf Brüche, aber vor allem auf ihr Potenzial. Denn ich habe gemerkt, ich fühle mich manchmal weder im Osten noch im Westen wirklich zu Hause. Warum ist das so? Und geht das nur mir so? Ich bin losgezogen mit einem Buch in der Hand. »Denk ich an Deutschland« heißt das. Das ist eine Sammlung von privaten Texten und Briefen aus Ost und West von 1990. Einige der Autorinnen und Autoren habe ich wiedergefunden und mit ihnen gesprochen über damals und heute. Und ich habe mich auch auf die Suche nach Stimmen gemacht, die in dieser Anthologie nicht vorkamen. Menschen, deren Erfahrungen damals vielleicht überhört wurden. Auch sie kommen heute hier zu Wort. Es ist eine Reise zu unserer Geschichte und zu meinen eigenen Wurzeln. Verstehe. Ich gehe bei diesem Projekt auf eine etwas andere Reise. Ich habe mich gefragt, warum ist heute immer noch nicht selbstverständlich zusammengewachsen, was zusammengehört? Es gibt Vorurteile, blinde Flecken, wunde Punkte, auch bei mir. Und mit dieser Serie möchte ich einige davon sichtbar machen. Dafür habe ich mich durch unzählige Bücher gewühlt, Bekanntschaft mit Erlebnissen und Gedanken vieler Menschen gemacht und den Stand der Forschung befragt. Jede Folge wirft ein Schlaglicht auf ein Hindernis, das einem besseren Verständnis im Weg steht. Diese Serie ist eine kleine Zeitreise. Von der Gegenwart zurück bis 1945, entlang zentraler Fragen, die Ost und West bis heute prägen. In dieser ersten Folge geht es um Selbst- und Fremdzuschreibung. Welche Rolle spielen sie im Verhältnis zwischen Ost und West? Und was heißt Zugehörigkeit eigentlich heute? Episode 1. Über das, was uns eint und das, was uns trennt. Auf der Suche nach meinem ersten prägnanten Ost-Klischee bin ich beim Wessi Matthias Döpfner fündig geworden, dem Vorstandsvorsitzenden des Axel Springer Verlags. Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Faschoglatzen. Ist das eigentlich auch mein Bild vom Osten? Eigentlich hatte ich lange gar keins. Erst mit diesem Projekt habe ich mich intensiver damit beschäftigt. Zunächst werfe ich einen Blick in den Spiegel. Den vom 18. Februar 1990. Bei den Bundesbürgern macht sich zunehmend Angst breit, dass diejenigen, die nun Woche für Woche zu Tausenden mühelos die Grenzen passieren, das Sozialsystem sprengen und den Wohnungs- und Arbeitsmarkt zum Kollabieren bringen. Vor allem bei den Ärmeren im Lande, die sich durch die Konkurrenz noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt sehen, kocht nun Hass hoch. Besonders heftig entladen sich die sozialen Konflikte auf den Fluren von Sozial- und Wohnungsämtern. Wir halten dieser Belastung nicht mehr stand, gibt Gerd Stille, Bürgermeister im niedersächsischen Rodenberg, die Stimmung in seiner Gemeinde wieder. Hoffentlich wird die Mauer bald wieder dicht gemacht. Beim Lesen merke ich, wir Wessis sollten beim Thema Fremdenfeindlichkeit vielleicht erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Denn bevor Ostdeutschen mangelnde Offenheit vorgeworfen wurde, waren sie im Westen selbst nicht willkommen. Und was sagen die Zahlen? Ich recherchiere. In einer Erhebung von 2023 haben 16% der Ostdeutschen ein manifest rechtsextremes Weltbild. In den alten Bundesländern sind es 6%. Fast jeder dritte Ostdeutsche zeigt ausländerfeindliche Einstellungen. Und bei der Bundestagswahl 2024 wird die AfD in allen neuen Ländern stärkste Partei. Auch wenn natürlich nicht jeder AfD-Wähler rechtsextrem ist. Also, alles klar. Die Ostdeutschen ticken wirklich anders. Das Vorurteil von Matthias Döpfner, einfach die traurige Wirklichkeit? Aber dann entdecke ich etwas, was auch zur Wahrheit gehört. Der Anteil rechtsextremer Menschen im Osten sinkt wieder und ist deutlich niedriger als noch vor 20 Jahren. Der Rechtsextremismus ist zudem in fast allen europäischen Ländern genauso verbreitet wie in Ostdeutschland. Ist Westdeutschland also eher der Leuchtturm der Toleranz und immun gegen Rechtsaußen? Ich schaue mir die Ergebnisse der Bundestagswahlen im Westen an. In Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wählt jeder fünfte AfD. Sie wird zweitstärkste Kraft. Fast überall im Westen legt die Partei um 10% zu. Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit steigen ebenfalls. Von den vielen Zahlen wird mir schwindelig. Klar ist, eine einseitige Schuldzuweisung an den Osten greift zu kurz. Aber stimmt das auch in der jüngeren Vergangenheit? Ich denke an die Flüchtlingskrise 2015 und schlage nach. 2015. 700 Menschen ertrinken im Mittelmeer. In Deutschland brennen 200 Flüchtlingsheime. Rechtsextreme Straftaten steigen um ein Drittel. Gewalttaten verdoppeln sich fast. Und uns hier im Westen war irgendwie allen ganz klar, was der westdeutsche Journalist Jakob Augstein aussprach. Der Osten ist ein Problem. In den Medien schien es damals nahezu Konsens. Im Westen Willkommenskultur, im Osten Pegida. Was ich seit 12 Monaten aber auch erlebe, soll ich das genauso sagen, wie ich es denke, ist ein Hass auf die Ostdeutschen. Jana Hensel, ostdeutsche Journalistin. Eine Wut und eine Lust auf Unterstellungen, Pauschalisierungen, Spott, Hohn und Verurteilungen, die ich mir so nie hätte vorstellen können. Die Ostdeutschen sind demokratiefeindlich, tendenziell rechts und überhaupt eine total bescheuerte Spezies. Das ist weitgehend Konsens. Bei der ostdeutschen Politikerin Petra Köpping finde ich eine gut gemeinte Warnung. Im Zuge der Aufmärsche von Pegida und der Wahlerfolge der AfD ergoss sich erneut Spott, Schulmeisterei und Häme über den Osten. Was hierzulande zu einer typischen Wagenburg-Mentalität, wie meist in solchen Fällen, führte. In Wagenburgen beginnt man aber keine kritischen Diskussionen unter sich, sondern man verteidigt sich verbissen gegen alle Angriffe. Aber so kommen wir nicht weiter. Haben wir im Westen das damals alles einfach nur falsch verstanden? In meinem Kopf sind aber noch andere Bilder. Von brennenden Flüchtlingsheimen im Osten. Kurz nach der Wiedervereinigung. Im Hier und Jetzt anfangen, das bedeutet für mich, mit jungen Menschen zu sprechen. Welche Rolle spielen Ost und West für Sie? Wie selbstverständlich fühlen Sie sich zugehörig? In Leipzig am Brockhaus-Gymnasium treffe ich Lilly, Ellie und Melissa, 17 Jahre alt. Gibt es denn, wenn ihr euch jetzt selbst eine Identität geben solltet, gibt es da sowas wie, ich bin Ostdeutsch, ich bin Deutsch oder irgendwas anderes? Gibt es sowas in eurer Vorstellung? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich sehr Ostdeutsch oder so fühle, weil es halt dieses Vorurteil gibt, dass alle Ostdeutschen irgendwie recht sind. Also ich bin in einem vereinten Deutschland aufgewachsen und geboren, deswegen würde ich da nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie Ostdeutscher bin oder so, keine Ahnung. Aber das nehmt ihr ja schon sehr deutlich wahr als ein Bild, das es von Ostdeutschland gibt, oder? Ja, schon. Das kriege ich auch von Freunden aus Westdeutschland mit. Ja, bei euch haben ja auch alle AfD gewählt und dann bei uns irgendwie auch, aber nicht so dolle. Und also man wird schon sehr davon konfrontiert, wenn man halt jemanden kennt oder kennenlernt, der nicht aus Ostdeutschland kommt. Also ich habe auch schon sehr viel, sag ich mal, darüber gesehen, dass irgendwie Leute aus dem Westen sagen, ja, ich bleib lieber hier, so hier ist es besser, so ich möchte hier in den Osten, der hängt immer noch hinterher von der Zeit, wo es halt geteilt war. Man hat halt dann irgendwie das Gefühl, dass, also das klingt jetzt doof, aber dass die irgendwie denken, dass es der Westen halt einfach besser ist als der Osten oder so. Im Gespräch merke ich, sie lehnen Ost-West-Zuschreibung eigentlich ab. Und doch wirken alte wie neue Klischees über den Osten nach. Und wie ist das im Westen? In Düsseldorf spreche ich mit Jugendlichen einer Realschule, viele mit Zuwanderungsgeschichte. Hier treffe ich Sinem, Mina, Rias, Mo, Ali und Letizia. Alle zwischen 14 und 17. Gibt es irgendwas, dass ihr denkt, das ist typisch Ostdeutsch oder Westdeutsch? Ich weiß nicht mal, wo West und Ost ist. Also ich habe mal ein paar Mal die Berliner Mauer gehört und ja, so, genau. Dass irgendwie irgendwann gestürzt ist und halt mehr auch nicht. Also ich unterscheide Ost- und Westdeutschland. Ich war bisher noch nicht in diesem Bereich, aber ich habe viel, viel Negatives gehört drüber. Zum Beispiel, was Ostdeutschland jetzt betrifft, dass da viel Rechtsextremismus herrscht und viel Rassismus. Ich glaube, also das ist schon ein sehr großer Unterschied zwischen beiden Gebieten. Ich persönlich würde zum Beispiel nicht nach Ostdeutschland ziehen oder da arbeiten wollen, weil wenn ich da halt unerwünscht bin, will ich da halt nicht sein. Dann erzählen sie von eigenen Erfahrungen mit Rassismus. Im Westen. Ein paar beleidigen auch einfach wegen Kopftuch oder wegen Hautfarbe, Haarfarbe, egal was. Und ich verstehe halt manchmal auch nicht warum, weil man kennt die Person nicht. So ehrlich, ich bin jetzt ehrlich. Ich habe auch manchmal Angst, wenn wir rausgehen, dass zum Beispiel Leute, die Deutsche sind, uns schlagen. Was heißt uns? Also Sachen auf uns bewerfen. Wir hatten halt Nachbarn einmal, die waren Deutsche auf jeden Fall, die waren ausländerfeindlich. Da hatte ich immer Angst, wenn meine Mutter rausgeht, habe ich immer dran gedacht, scheiße, was, wenn da jetzt was passiert. Ich war zum Beispiel mit Freunden und wir wollten in eine andere Stadt gehen halt, wir wollten da was essen. Und dann waren wir kurz in einen Laden und hat mich eine etwas ältere Frau so angerempelt, so 40 bis 50 Jahre. Und vielleicht kennen Sie das Wort Talahun, das ist so neu. Und dann meint sie zu mir, steh nicht so im Weg, du scheiß Talahun und so. Ja, sowas halt. Könnt ihr sagen, was das mit euch macht? Ich bekomme schon so eine Wut in mir, weil Leute stempeln mich einfach ab von meinem Aussehen. Zum Beispiel, wenn ein Ausländer Scheiße baut, dann werden irgendwie auf einmal alle bezeichnet im Netz. Sie sagen alle Ausländer, alles, obwohl es nur einer ist. Es ist ja nicht so, dass immer nur Ausländer Scheiße bauen. Es gibt ja auch Deutsche, die hier in Deutschland Scheiße bauen. In beiden Gruppen frage ich, woher kommen Vorurteile? Also hauptsächlich kommt das, glaube ich, von den Medien, weil da wird sehr viel gehetzt auf andere Kulturen oder auf andere Religionen und dadurch verbreitet sich halt Hass sehr schnell und auch Gerüchte und Unwahrheiten. Also draufschauen auf die Medien, wie das präsentiert wird mit den Wahlergebnissen, mit der AfD, hätte ich Als Person mit Migrationshintergrund, also da hätte ich persönlich auch Angst. Also ich kann das schon verstehen. Wenn ich den Jugendlichen zuhöre, berührt mich das. Vielleicht, weil diese Lebensphase so verletzlich ist. Man sucht sich selbst, ist offen, aber auch angreifbar. Als ich in ihrem Alter war, Mitte der 90er, war unser Land im Umbruch. Das war im Osten besonders spürbar. Vielleicht wünsche ich mir deshalb so sehr, dass diese jungen Menschen frei von ständigen Zuschreibungen aufwachsen können. Um zu verstehen, wie sich deutsche Identität immer wieder wandelt, gehe ich nun zurück ins Jahr 1989 und treffe zwei Frauen, die den Umbruch sehr unterschiedlich miterlebt haben. Das Unwort des Jahres 1991 lautet ausländerfrei. In meiner Erinnerung sind die Bilder brennender Flüchtlingsheime im Osten nach der Einheit noch sehr präsent. Aber stimmt diese Erinnerung? War der Osten damals wirklich deutlich rechtsextremer oder ist das mein westdeutscher Blick? Tatsächlich verüben rechtsextreme Ostdeutsche nur 4 Tage nach der Einheit den ersten Mord. Das Opfer, Andrzej Fratschak aus Polen. Und Daten zeigen, vor allem unter jüngeren Ostdeutschen nehmen zu der Zeit rechtsextreme und ausländerfeindliche Einstellungen rapide zu. Doch sie stehen nicht allein. Rechtsextreme Kader aus dem Westen nutzen den Mauerfall, um im Osten Netzwerke aufzubauen und stoßen dort auf bereits vorhandene Gruppen. Im Januar 1991 hatte das Asylbewerberheim in Eisenhüttenstadt eröffnet. Sabine Rennefanz, ostdeutsche Journalistin. Die Tabus fielen und manche wurden übermütig. An den Mauern von Eisenhüttenstadt tauchten Hakenkreuze auf und Deutschland über alles Sprüche. Es gab keine Regeln mehr, keinen funktionierenden Staat. Jede Woche wurden Behörden aufgelöst und wieder neu gegründet. Die Beamten, auch die Lehrer wussten nicht, was sie nach Westgesetzen erlauben sollten und was nicht. Rechtssein wurde zu einer Jugendkultur. Im Nachhinein könnte man fragen, wer die kuriose Idee hatte, tausende Flüchtlinge ausgerechnet in eine Gegend des Landes zu schicken, in der die Menschen selbst gerade dem Zugriff eines diktatorischen Staates entkommen waren. 20% aller Asylbewerber wurden nach Ostdeutschland geschickt. Unter Protest von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International. Aber Eisenhüttenstadt lag gut. In einer leeren Landschaft, am Rande Deutschlands. Ideal, um Probleme zu entsorgen. Wie Giftmüll. Keine gute Ausgangslage, kein Fingerspitzengefühl. Es folgen die Anschläge Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen. Doch auch im Westen brennt es. Nur 3 Wochen nach der Einheit töten Neonazis in Ludwigsburg Eberhard Arnold. 1993 Solingen. 5 Tote. Alle Frauen und Mädchen der türkischstämmigen Familie Gensch. Damals sagt die 14-jährige Nuray aus Solingen: Wie ich mir die Zukunft vorstelle, weiß ich nicht. Aber wenn es noch weiter mit diesen Brandanschlägen geht, möchte ich keine Zukunft. Ich habe keine Lust, mal selber in diesen Flammen zu stecken. Ich muss schlucken, als ich das lese. Nicht nur, weil ich Vater einer fast gleichaltrigen Tochter bin. Solche düsteren Visionen sollte kein Kind haben müssen. Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, oft wie ein Mantra aufgezählt. Dabei legt diese Reihenfolge nahe, dass die Gewalt im Osten begonnen und erst später in den Westen übergeschwappt sei. Und als wären es nur 4 Anschläge in 2 Jahren gewesen. Doch tatsächlich waren Übergriffe damals fast alltäglich. Allein am Wochenende nach Rostock-Lichtenhagen wurden bundesweit zahllose Asylbewerberheime angegriffen. Anzahl der Brandanschläge auf Asylbewerberheime und Ausländerwohnheime in ganz Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 1992. Juli 126. August 235, September 536, Oktober 364, November 344, Dezember 283. Die Zahlen erschüttern mich. Damals war klar, dass es brannte, aber wie sehr, wie alltäglich in Ost und West, wird mir erst jetzt bewusst. Ein Bericht von Meli Kiyak, Tochter kurdischer Gastarbeiter, zeigt mir dann, um Rechtsextremismus zu verstehen, muss ich noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Als auf dem Alexanderplatz 1990 die Reichskriegsflagge gehisst wurde, da haben wir schon gewusst, dass es uns an den Kragen gehen wird. In der BRD nannte man sie Gastarbeiter, in der DDR Vertragsarbeiterinnen. Die deutsch-deutsche Geschichte bleibt ohne ihre Erwähnung unvollständig. Sie sollen aber schweigen. Sie dürfen erst wieder zu den Jahrestagen von Solingen, Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, NSU, Halle, Hanau sprechen. Und das Wort friedliche Revolution will ich auch nicht mehr hören. Aus Sicht der Gastarbeiter aus der Türkei geht diese Geschichte so. Die Mauer fiel und die Ausländerinnen wurden reihenweise erschossen, verbrannt und verprügelt. Die Türkenfeindlichkeit war vor der Wende in der BRD ein Phänomen der politischen Ränder. Nach der Wende wurde sie zu einem gesamtdeutschen Ressentiment der bürgerlichen Mitte. Ich bin unterwegs nach München. Dort treffe ich als erstes Angela Freuding. 1989 war sie 17, so alt wie die Jugendlichen, mit denen ich eben gesprochen habe. Sie ist eine von den Menschen, die damals für die Textsammlung Denk ich an Deutschland schrieb. Ich sitze wieder vor dem Fernseher. Schäme mich, weil ich diese Geschichte nicht begreifen kann. Doch wie sollte ich das auch? Dann, die Mauer ist offen. Freude, Euphorie, Feste, Tränen, unkontrollierte Gefühle. Die Medien sind voll davon. Was soll aber ich mit dem Satz, die Mauer ist offen, anfangen? Die große Wand, welche BRD und DDR trennte, störte mich genauso wenig wie die Hungersnöte in Äthiopien. Alles war weit weg. Erstaunlich, wie die gleiche Sache, die für mich damals so zentral war, vor einem Fernseher nur ein paar Kilometer weiter so weit weg gewesen sein kann. Heute arbeitet Angela als freie Redakteurin und Realisatorin unter anderem für den Bayerischen Rundfunk. Wir treffen uns dort in der Kantine. Wenn du versuchen würdest, mir deine Kindheit zu beschreiben, was ist da typisch dafür? Also es war eine typisch westliche Kindheit, muss ich leider sagen. Wenn man es vielleicht mit einer Kindheit in der DDR vergleicht. Ja, also das war einfach offen und frei. Aber es war für mich normal, diese Art Kindheit, die Freiheit zu haben, viel reisen zu können, für das Gute zu sein, weil man irgendwie schon das Gefühl hatte, man steht auf der richtigen Seite. Irgendwie, man hat tatsächlich in so einer Blase gelebt. Aber ich glaube, das tut ja jedes Kind. Angela wuchs am Bodensee auf. Die deutsche Teilung war für sie kein Thema. Und auch die Wiedervereinigung änderte wenig. Also für mich hat sich tatsächlich durch die Wiedervereinigung, glaube ich, einfach nichts verändert. Außer, dass ich tolle Leute kennenlernen durfte und überall hinfahren darf. Aber ich glaube, hätte die Wiedervereinigung nicht stattgefunden, wäre mein Leben gleich verlaufen, wie es mit der Wiedervereinigung verlaufen ist. Und doch hat sie mit 17 einen Text geschrieben und abgeschickt. Und damit ja auch irgendwie versucht, Gefühle und Beobachtungen in Worte zu fassen, die sie ohne diesen historischen Moment vielleicht nie so wahrgenommen hätte. Wir von der Bundesrepublik schenken jedem Besucher aus der DDR einen 100-Mark-Schein. Als ich diese christlichen Züge des Staates mitverfolge, denke ich nur daran, wie gut es jetzt wäre, einer von diesen Beschenkten zu sein. Egoismus ist also auch ein Teil der Geschichte. Und zwar in jedem von uns. Täglich treffen in der BRD neue DDR-Bürger ein. Bundesbürger sehen ihre Existenz durch die Flüchtlinge gefährdet. Und ich ärgere mich am Fernseher über die Mitbürger, die über die Gefahr der Flüchtlingswelle debattieren. Vieles in ihrem Text erinnert mich an die Debatten nach der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Zu dieser Zeit lebt sie bereits in München. Also 2015 erinnere ich mich noch gut auch an die Bilder im Fernsehen, als die dann alle mit den Zügen erstmal nach München kamen. Das hat mich auch wieder so gefreut und da war ich auch mit dabei und habe mich da am Bahnhof gestellt und ein Kuscheltier verteilt und ja, das war irgendwie wieder so eine Energie, wie man es irgendwie zum Umbruch in der DDR-Zeit kannte, dass Leute herzlich empfangen werden, dass sie aufgenommen werden in eine Gesellschaft, die sowas tragen kann. Und umso trauriger macht es mich halt jetzt, dass das jetzt so kippt wieder. Claudia Haas war zur Wende Anfang 30. Auch sie hat einen Text zum Sammelband Denk ich an Deutschland beigesteuert. DDRler in Malwang bei Traunstein. Mei, wie süß. Herzlich willkommen. Wie höflich sie doch sind. Und so arbeitswillig. Meine Großmutter sagt abends zu mir, du wirst sehen, bald gibt es wieder ein großdeutsches Reich mit der Hauptstadt Berlin. Unter Hurragebrüll werden die kleinen, verhungerten, gescheiterten DDRler empfangen. Wie die alten Azteken opfern sie ihren Stolz und ihre Freiheit für ein paar Glasperlen. Und schon schlägt die Stimmung um. Das waren keine kleinen Dings, das waren erwachsene Menschen, die da kamen mit anderen Gehirnen im Kopf, die man von Anfang an auf Augenhöhe hätte sagen können, hey, wer bist du? Wie tickst du? Was willst du hier? Claudia Haas treffe ich ebenfalls in München, in den Räumen ihrer Firma Twist Consulting. Seit vielen Jahren berät sie international tätige Unternehmen im interkulturellen Miteinander. Ich habe ein sehr zwiespältiges Gefühl zu meinem eigenen Land. Mhm. Und ich denke, ich bin nicht die Einzige in meiner Generation. Ich habe den Eindruck, dass meine Generation, die so Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre war, diese Babyboomer, eigentlich zum ersten Mal auf niemanden mehr wütend sein konnten, aber die ganze Wucht der Schuld zum ersten Mal gespürt haben. 1990 beobachtet sie. Am meisten Angst machten mir aber Fernsehbilder, die bei Ostdemonstrationen aufgenommen wurden. Rotköpfige, gröhlende DDR-Faschisten, die sich in nichts von ihren westlichen Gesinnungsgenossen unterscheiden. Jedenfalls Plakate von Deutschland in den Grenzen von 1939 in die Höhe halten. Deutschland einig Vaterland. Auch als 2015 viele syrische Geflüchtete am Münchner Hauptbahnhof ankommen, beschäftigt das Claudia Haas. 2015 standen hier alle Bussis mit Träne im Knopfloch am Bahnhof und haben Gutmensch gespielt. Und jeder hat noch seine, ich habe 2 Decken von zu Hause mitgebracht. Also jeder Idealisierung folgt die Entwertung auf dem Fuße. Das ist einfach ein Naturgesetz. Claudias Reaktion auf die Willkommenskultur 2015 wirkt auf mich zunächst hart. Vielleicht, weil ich selbst diese Geste der damaligen Bundeskanzlerin, die Grenzen für Geflüchtete aus Syrien zu öffnen, als großzügig und großherzig empfand. Sie hat mich froh gemacht. Gleichzeitig hat Claudia recht, dass darin auch eine gewisse Naivität lag. Vor allem, wenn man darin eine Parallele zum Mentalitätsumschwung von 1989-90 wiedererkennt. Von Freude und Großzügigkeit hin zu Ablehnung und Abwertung. Diese Parallele bringt mich zu der Frage an Sie. Was glaubst du generell, wo gerade das Verhältnis zwischen Ost und West steht? Ich glaube, es ist an einem spannenden Punkt, weil jetzt endlich die Karten auf dem Tisch liegen. Vorher war es verlogen. Ach, wir sind doch alle eins und das bröckelt seit ein paar Jahren, aber jetzt ist es wirklich auf dem Tisch, finde ich. Und jetzt hat auch endlich der Osten den Mut zu sagen, uns reicht's mit euch. Und spielen für dich die Wahlerfolge der AfD vor allem im Osten dabei eine Rolle? Dass es jetzt im Moment im Osten stärker als im Westen ist, meine ich irgendwie manchmal, das ist die Strafe fürs Nicht-Hinhören. Als ich von München nach Hause fahre, klingen die Gespräche mit beiden Frauen nach. Die eine, für die die mühsam erkämpfte Wiedervereinigung in ihrer behüteten Westwelt am Bodensee vielleicht nur eine Meldung im Fernsehen war. Die andere, die in großen Willkommensgesten damals wie heute Naivität, auch Heuchelei, erkennt. Die oft tradierte westdeutsche Erzählung, bei uns hat sich an nichts verändert, ist für mich jedenfalls mit einem Fragezeichen versehen. Vielleicht wurde ja Veränderung einfach nicht als solche wahrgenommen. Mehr Rechtsextreme im Osten? Der westdeutsche Politikwissenschaftler Klaus Schröder erklärt das so. Verwahrlosung, höhere Gewaltbereitschaft und fremdenfeindliche Einstellungen waren im Kern schon vor 1989 in der DDR stärker ausgeprägt als in der Bundesrepublik. Ist das so? Verstand sich nicht gerade die DDR per Verfassung als ein antifaschistischer Staat? Der Fremdenhass liegt sehr stark in der deutschen Mentalität. Bei uns in der DDR ist das überwunden. SED-Generalsekretär Erich Honecker, 1989. Bei den Mai-Demonstrationen sieht man Menschen verschiedener Hautfarbe und Herkunft, die in Brüderlichkeit und Freundschaft zusammengehen. Also was jetzt? Wie hatten es denn die Ostdeutschen mit den Ausländern? Zeit für einen Blick in die Geschichtsbücher. Nach dem Mauerbau herrscht in der DDR Arbeitskräftemangel. Um ihn zu decken, wirbt man sogenannte Vertragsarbeiter an. Rund 60.000 Vietnamesen und 16.000 Mosambikaner. Im Vergleich zum Westen sind das deutlich weniger Ausländer und meist leben sie isoliert von der Gesellschaft. Ich erahne, dass es in der DDR wahrscheinlich keine Entwicklung vom arbeitenden Ausländer zum Nachbarn und Mitbürger gegeben haben kann. Im zweiten Studienjahr unterrichtete ich Deutsch als Fremdsprache für mosambikanische Arbeiter. Susan Arndt, ostdeutsche Literaturwissenschaftlerin. Sie wurden in ein Wohnheim in Ostberliner Hans-Loch-Viertel gequetscht und erfuhren tagtäglich verbale und tätliche Übergriffe. Eine umliegende Kneipe stellte ein Schild ins Fenster, auf dem stand: Endpunkt dürfen hier nicht rein. Ich ging zur Polizei und wollte dies anzeigen. Doch mir wurde gesagt, dass ich das nicht anzeigen könne, weil es keinen Rassismus in der DDR gäbe und er folglich auch nicht anzeigbar sei. Hatte die DDR durch ihren Antifaschismus tatsächlich Rassismus und Rechtsextremismus überwunden? Von 1946 bis 1990 kommt es zu mindestens 208 Schändungen jüdischer Friedhöfe. Im Jahr 1975 werden algerische Vertragsarbeiter in Erfurt von 300 Rechtsextremen durch die Straßen gejagt. 1980 attackieren mit Zaunlatten bewaffnete Rechte in Eberswalde ein Heim kubanischer Vertragsarbeiter. Ein abgedrucktes Gespräch zwischen Jana Hensel und dem ostdeutschen Soziologen Wolfgang Engler erklärt mir einen wichtigen Grund für den Rechtsextremismus in der DDR. Einen Staat, dessen Hoffnung und auch erklärtes Ziel es ist, mit dem Nationalsozialismus ein für alle Mal gebrochen zu haben, fordert man mit rechten Parolen und Einstellungen maximal heraus. Als sich plötzlich Jugendliche in der dritten, vierten DDR-Generation als Neonazis in Szene setzten, stand null Überzeugung dahinter, aber das Maximum an Provokation. Systemkritik der unversöhnlichsten Art. Dieser Hooliganismus war nur die Spitze, der gewaltbereite Vorposten der allgemeinen Staatsverdrossenheit. Rechtsextreme Gewalttaten in der DDR führten aber auch zu einem der größten Missverständnisse in der westdeutschen Lesart. Ich lese weiter in den Geschichtsbüchern. 1987 stürmen Skinheads ein Konzert von Element of Crime. Die Polizei schaut weg. Erstmals berichtet die DDR-Presse über Rechtsextremismus. Noch 1989 erklärt die staatliche Nachrichtenagentur, Neonazis in der DDR seien purer Unsinn. Wenig später, 6 Wochen nach der Einheit, wird der angolanische Vertragsarbeiter Amadeo Antonio in Brandenburg zu Tode geprügelt. Der Rassismus und Antisemitismus der Nazizeit in der DDR überwunden? Sicherlich ein Mythos. Und im Westen? Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Ich muss an diesen Satz des Schweizer Schriftstellers Max Frisch denken. Und ich frage mich, hat die BRD im Zuge der Integration ihrer vielen Gastarbeiter das friedliche Zusammenleben mit Ausländern tatsächlich gelernt? Ich recherchiere. Das westdeutsche Wirtschaftswunder führt zu einem akuten Arbeitskräftemangel. Bis zum Mauerbau springen Flüchtlinge aus der DDR ein, danach Gastarbeiter, meist mit kurzen Verträgen, ohne Bleibeperspektive. Mit Integration hat das wenig zu tun. Zunächst gelten Gastarbeiter weder als Bleibende noch als Konkurrenten. 1973 stoppt die BRD die Anwerbung. Viele gehen zurück. Andere holen ihre Familien nach. So sinkt die Zahl der Arbeitskräfte, aber die Zahl der Ausländer steigt. Die Türken kommen. Rette sich, wer kann. Als ich das Titelblatt des Spiegels vom Juli 1973 sehe, verschlägt es mir die Sprache. Ich blättere durch das Heft. Fast 1 Million Türken leben in der Bundesrepublik, 1,2 Millionen warten zu Hause auf die Einreise. Der Andrang vom Bosporus verschärft eine Krise, die in den von Ausländern überlaufenen Ballungszentren schon lange schwelt. Städte wie Berlin, München oder Frankfurt können die Invasion kaum noch bewältigen. Bei der Lektüre des sogenannten Heidelberger Manifests aus dem Sommer 1981, das vom Professor Helmut Schröcke geschrieben und von 15 Professoren unterzeichnet wurde, spüre ich dann eine Art Déjà-vu. Mit großer Sorge beobachten wir die Unterwanderung des deutschen Volkes durch Zuzug von vielen Millionen von Ausländern und ihren Familien, die Überfremdung unserer Sprache, unserer Kultur und unseres Volkstums. Die Integration großer Massen nichtdeutscher Ausländer ist daher bei gleichzeitiger Erhaltung unseres Volkes nicht möglich und führt zu den bekannten ethnischen Katastrophen multikultureller Gesellschaften. Ich habe die Hoffnung, dass das eine Randerscheinung ewig gestriger ist. Dann finde ich aber die bis dato umfangreichste und detaillierteste Untersuchung rechtsextremer Einstellungen in der BRD aus dem Herbst 1980. Insgesamt 13% der Wahlbevölkerung haben ein ideologisch geschlossen rechtsextremistisches Weltbild, dessen Hauptstützen ein nationalsozialistisches Geschichtsbild, Hass auf Fremdgruppen, Demokratie und Pluralismus sowie eine übersteigerte Verehrung von Volk, Vaterland und Familie sind. Die nächste Überraschung. In der BRD fordern 1983 ganze 80% die Rückkehr der Gastarbeiter in deren Heimatländer. Und nicht selten schlagen die Gesinnungen auch in Taten um. 1979 sprengt der rechtsextreme Peter Naumann Sendemasten, um die Ausstrahlung der Fernsehserie Holocaust zu stören. Im Februar 1980 wird das Landratsamt Esslingen, wo gerade eine Auschwitz-Ausstellung gezeigt wird, Ziel eines weiteren Sprengstoffanschlags. Es folgen Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte. Ende Juli 1980 in Zirndorf und im August in Leinfelden-Echterdingen und in Lörrach, wo 3 Eritreer verletzt werden. Allein zwischen 1979 und 1988 ermorden Rechtsterroristen in der BRD 27 Menschen, davon 13 beim Münchner Oktoberfestattentat im September 1980. Ein gastfreundliches Einwanderungsland war die BRD wohl kaum. In den 80ern zeigt sich, wie wenig selbstverständlich Zugehörigkeit war, vergleichbar mit den Baseballschlägerjahren im Osten ein Jahrzehnt später. Der Vorwurf, der Osten habe ein braunes Problem, ist ein Klischee, das vieles ausblendet. Und ich denke, Vorurteile wie dieses verhindern, dass wir unsere eigene Geschichte kritisch betrachten und Rechtsextremismus wirklich den Boden entziehen. In diesem letzten Abschnitt werde ich mit zwei sehr unterschiedlichen Menschen sprechen, Iris und Fabian. Es geht um Identität, Zugehörigkeit und Erfahrungen, die sie geprägt haben. Hallo. Hallo. Ja, ich bin die Iris. Oh, das ist schön. Ja, mein Name ist Iris Dvorek-Danilowski. Ich bin 47 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern. Meine Kinder sind 10 und 12 Jahre alt und komme ursprünglich vom Niederrhein. Ich bin in Wesel geboren worden und bin schon immer eigentlich politisch interessiert und engagiert. Also seit meinem 14. Lebensjahr, kann man sagen. Was Iris in ihrer Selbstvorstellung zunächst nicht erwähnt, sie ist AfD-Politikerin im Kreisverband Köln. Ein Gespräch mit ihr zu führen, war für mich nicht selbstverständlich. Schließlich gilt die Partei in Teilen als gesichert rechtsextrem, wobei sie seit Jahren mehr und mehr Zulauf erfährt. Trotzdem ist es mir gerade hier wichtig, nicht über Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen. An diesem Nachmittag reden wir über ihre Biografie und über deutsche Identität. Fühlst du dich eigentlich westdeutsch? Ja, ich fühle mich eigentlich wirklich typisch westdeutsch. Also es ist tatsächlich so, es zieht sich auch bei der Partei, auch durch andere Positionen, wo man es wirklich merkt, auch dieses klassische konservative Familienbild und so weiter, das ist eigentlich ein westdeutsches Phänomen, habe ich den Eindruck. Ich werde gleich weiter mit Iris sprechen. Aber erstmal ist da noch Fabian. Mein Name ist Fabian Goni. Ich wurde 1983 im thüringischen Gotha geboren. Meine Mutter kommt aus Gotha und mein Papa ist aus Sambia und ist zum Studium Anfang der 80er Jahre nach Gotha gekommen. Fabian Guni treffe ich in Leipzig. Er ist Kulturwissenschaftler und Straßenpoet. Außerdem arbeitet er unter anderem zu Antidiskriminierung beim Verein Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur, kurz CEOC e.V. Ich habe mich selbst als Kind nicht als schwarz wahrgenommen, sondern einfach als ganz normales Kind, den kleinen Fabian, der ganz normal mitmacht, überall mit dabei ist, aber vielleicht ein bisschen andere Erfahrungen macht als andere Kinder. Es war ganz normal in meiner Kindheit und auch in der Jugend dann später, dass Menschen mich mit dem N-Wort bezeichnet haben. Und ja, also was das sozusagen mit mir gemacht hat und wie schlimm das letzten Endes auch für mich war, das verstehe ich erst heute. In diesem Abschnitt möchte ich Iris und Fabian, zumindest indirekt, miteinander ins Gespräch bringen. Iris erzählt mir von ihrer Kindheit. Sie wuchs in einem Viertel auf, in dem fast nur türkische Familien lebten. Eine prägende Zeit, voller Gemeinschaft und Spielen auf der Straße, die sie als schön empfand. Später dann, sagt sie, kam sie mit der rechten Szene in Berührung. Als wir so 11, 12, 13 Jahre alt waren und so, da kannte ich schon auch viele Leute, die so tendenziell eher rechtsorientiert waren. War auch nichts Unübliches am Niederrhein in den 90er Jahren, also gab es eine relativ stark ausgeprägte Szene. Und bei mir war dann halt klar, womit kann man am allermeisten provozieren, indem man den Hitlergruß macht oder indem man ein Hakenkreuz irgendwo dran schmiert. Ja, wenn ich ein A für Anarchie dran schmiere, ist ja, glaube ich, auch keine Straftat, aber das interessiert im Prinzip keinen. Wenn man ein Hakenkreuz, das ist natürlich der absolute Tabubruch. Und ich glaube, das ist es auch heute noch bei vielen. Also ich bin davon überzeugt, nicht jeder, der einen Hitlergruß macht, meint jetzt wirklich, dass er Hitler gut findet. Ne? Wenn man provozieren will, ist man da, also das war wahrscheinlich auch mein Ding irgendwo, dann ist man da eigentlich ganz gut aufgehoben. Ne? Das funktioniert da am besten und wir haben uns untereinander ja auch nicht schlecht gefühlt. Ja, gerade die Wendezeit und die Nachwendezeit war eben für schwarze Menschen in Deutschland eine sehr schwere Zeit. Von daher ist es schwer zu sagen, das war der glücklichste Moment in der deutschen Geschichte oder wir Deutschen sind das glücklichste Volk, weil dazu haben sich halt viele migrantisierte Menschen im Westen, aber auch im Osten von Deutschland eben nicht zugehörig fühlen können und wurden, denke ich, auch nicht mitgemeint. Übergriffe und Angriffe haben sehr, sehr viele Menschen erlebt und auch ich musste als Jugendlicher Gewalt erfahren. Es gab dann Viertel in meiner kleinen Stadt, wo man eben wusste, da gehe ich nicht hin, sogenannte No-Go-Areas. Und generell, meine Mama konnte nachts nicht schlafen, solange ich nicht zu Hause war. Heute weiß ich, dass das kein Einzelfall war. Oft wird da heute ja auch von gesprochen mit dem Terminus Baseballschlägerjahre. Also Baseballschläger haben die, glaube ich, nicht gehabt, aber es reicht ja auch so, wenn man einfach jemanden vermöbelt. Ne? Ja. Aber so ansonsten weiß ich schon, dass es so Auseinandersetzungen gab, aber da hatte ich nichts mit zu tun. Auch später nicht als Jugendliche. Ich weiß das von Freunden. Wir hatten damals einen guten Freund, der tatsächlich auch nach der Diskothek, obwohl er selber überhaupt nicht politisch engagiert ist, aber halt mit seinen längeren Haaren und so, auch von so ein paar Fahrschuss damals irgendwie so abgefangen und wirklich krankenhausreif geschlagen wurde. Ne? Da war der vielleicht 17 oder so. Einfach vollkommen willkürlich. Ja, ich denke da eben auch an meine Mutter und wie das halt für sie war in den Momenten, wo ich blutend nach Hause kam, ja, und mit dem Messer angegriffen wurde. Und das war tatsächlich so ein Bruch, als das dann war mit diesen Brandanschlägen. Solingen und Hoyerswerda und auf jeden Fall Rostock-Lichtenhagen. Und ich weiß noch, wo ich mir gedacht habe, nee, also wenn das in so eine Richtung gehen kann, da will es wirklich gar nichts mit zu tun haben. Und es hat mir schon auch Angst gemacht. Und dann habe ich eigentlich also eine 180-Grad-Wende gemacht und mich in eine andere Richtung entwickelt. Mit 18 engagiert sie sich in der PDS. Doch dort bleibt sie nicht. 2014, mit Anfang 30, stößt sie zur AfD und wird 3 Jahre später in den Landtag von NRW gewählt. Das war wirklich extrem. Das hat auch in der Familie zu, ja, ganz schlimmen Entzweiungen geführt, hat auch mein Elternhaus sehr drunter gelitten, weil einfach meine restliche Familie, die ist halt eher links ausgerichtet und die hatten da überhaupt gar kein Verständnis für. Man hat aber auch nie wirklich so richtig drüber gesprochen. Es ist eigentlich eher so gewesen, dass man sich da halt komplett gemieden hat, auch bis heute im Prinzip noch fast. Das ist ganz, ja, ganz schrecklich eigentlich. Also es ist nicht nur in meiner Familie so, ich kenne das von vielen anderen auch, dass man da eben so zur Persona non grata wird. Und ja, da muss man auch aufpassen, dass man nicht ein bisschen komisch wird dann, ne? Die Gefahr ist natürlich groß, weil das macht schon was mit einem. Wenn man permanent beschimpft wird auch oder bei Veranstaltungen oder so, gab es ja auch schon etliche, wo ich wirklich auch richtig Angst hatte, auch zu Recht. Ich will es hier nicht als Opfer darstellen, aber das ist schon, die haben da auch gar keine Hemmungen. Auch wenn man eine Frau ist, man wird trotzdem geschlagen und getreten und bespuckt und beschimpft und angeschrien. Man kriegt zwar ein dickes Fell, aber es lässt einen ja trotzdem nicht kalt, ne? Die Ausgrenzungs- und Gewalterfahrungen, die Iris beschreibt, lassen mich mit gemischten Gefühlen zurück. Auf der persönlichen, mitmenschlichen Ebene denke ich sofort, das geht gar nicht, das ist schrecklich. Respekt gebührt jedem Menschen. Gleichzeitig fallen mir all jene ein, die sich konkret vom rechten Rand der AfD bedroht fühlen und tatsächlich bedroht werden. Damit bin ich dann auch direkt bei Fabian und seinen Erfahrungen. Der Rassismus, den sein Vater in der DDR erlebt hat, trug zum Zerbrechen der Ehe bei und hinterließ tiefe Spuren in der Familie. Heute lebt sein Vater in Bremen. Ja, der Kontakt ist leider brüchig, weil ich wirklich auch aufgrund der psychischen Probleme, die er hatte, aufgrund dieser krassen Rassismuserfahrung, ja in Kindheit und Jugend eben kein starkes Band zwischen uns entstehen konnte. Wir haben ja viel über Familie gesprochen. Das tut halt eben am meisten weh, auch heute noch, wenn die Tante zum 40. Geburtstag selbstverständlich das N-Wort am Kaffeetisch droppt, dann ist die Party halt eben vorbei. Oder ja, wenn man aus dem Haus geht und die Person, die gegenüber im Altenheim arbeitet, einen mit dem Mittelfinger begrüßt, wenn man den Müll rausbringt. Das sind halt eben schon Sachen, die echt krass sind und die man dann auch nicht von sich weghalten kann. Eigentlich wollte ich ja herausfinden, ob und wo Ost und West uns heute noch prägen und was Zugehörigkeit in Deutschland bedeutet. Aber schon nach den ersten Gesprächen wird mir klar, dieses Deutschsein war ja nie statisch. Es hat sich immer wieder verändert. Durch Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg, Gastarbeiter, Vertragsarbeiter, Immigranten, Übersiedler, Geflüchtete. Und das Aushandeln darüber, wer dazugehört, ist oft mit Schmerz verbunden. Aus meinen Gesprächen und Beobachtungen ziehe ich den Schluss, Veränderungen und Zuzug waren für alle Beteiligten zu allen Zeiten erst einmal eine Herausforderung. Immer dann löste wachsende Pluralität Ängste aus, rief Protektionismus hervor und die Forderung nach Umkehr und Rückkehr. Das ist bei der AfD und ihren AnhängerInnen heute nicht anders. Und doch durchzieht dieser Rechtsruck, wie Andreas schon beschrieben hat, erneut das ganze Land. Mit welchen Konsequenzen? Ich frage Iris, ist Ihre Partei eine Gefahr? Also, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wir keine Gefahr für die Demokratie sind. Was ich natürlich nachvollziehen kann, ist, was man uns ankreidet oder ankreiden kann, auch Einzelnen, ist, dass man sagt, okay, da sind schon Tonspuren dabei, die mir nicht gefallen oder die Ressentiments schüren, mit Sicherheit. Keine Gefahr für die Demokratie, also aus Ihres Sicht, aber vielleicht für die Menschen? Fabian erlebt den Rechtsruck so. Meine Wahrnehmung ist, dass offenes zur Schaustellen rechter Symboliken zum Beispiel oder auch eine Zunahme von Angriffen, Beschimpfungen tatsächlich stattfindet in den letzten Jahren und dass sich Menschen auch durch die politische Verschiebung nach rechts auch ermutigt fühlen, hier stärker wieder an die Oberfläche zu kommen. In diesem Abschnitt habe ich noch einmal gespürt, wie Zugehörigkeit entsteht. Und wie sie verletzt werden kann. Durch Ausgrenzung, Brüche im engsten Kreis, in ihrer extremsten Form durch Gewalt. Das geht weit über Ost und West hinaus. Ich fühle mich zugehörig eigentlich in der Regel, wenn man Wert legt auf meine Meinung, auf mich als Mensch, ich mittendrin bin. Und ja, das reicht eigentlich schon aus. Aber der Respekt ist halt das Maßgebliche. Ne? Ich respektiere dich als Mensch, auch wenn deine Position mir überhaupt nicht gefällt. Das wäre natürlich wünschenswert. Da sind sich Iris und ich auf jeden Fall einig. Und das, obwohl Tonspuren aus ihrer Partei diesen Respekt immer wieder vermissen lassen. Was macht sie nun also aus, diese Zugehörigkeit? Ein deutscher Pass? Oder Respekt? Oder vielleicht das Vertrauen, dass man mitgemeint ist, wenn von uns die Rede ist und nicht nur geduldet? In meinen Gesprächen jedenfalls entstanden an unerwarteten Stellen auch Überschneidungen und Empathie für die Erfahrungen der vermeintlich anderen. Was glaubt ihr, wie ist das, nachdem es die Wiedervereinigung, also die sogenannte Wende gegeben hat, was glaubt ihr, wie ist das für die Ostdeutschen dann gewesen? Wie haben die sich gefühlt? Vernachlässigt. Die wurden ja immer schlecht behandelt, sag ich mal so. Und dann auf einmal alles gut, aber die waren immer noch verletzt. So. Ich glaube, man vergisst sowas natürlich nicht. Man trägt das immer in seinem Herzen halt. Also die Leute, die dachten bestimmt, die vergessen es, ist ja alles schon wieder gut, aber man vergisst es halt nicht. Also es bleibt immer noch in einem drinne, das wird halt nicht vergessen. So. Mich berührt, was Mo und Ali aus Düsseldorf da sagen. Verletzungen haben kein automatisches Verfallsdatum. Sie bleiben in Körpern, Erinnerungen und Wahrnehmung. Im nächsten Teil fragen wir, was eigentlich Geld, Besitz und Ungleichheit damit zu tun haben, dass der Riss zwischen Ost und West bis heute so tief erscheint. Vielleicht verlaufen die entscheidenden Bruchlinien inzwischen weniger zwischen Ost und West, sondern zwischen oben und unten, zwischen Zugehörigen und Ausgeschlossenen. Eine aktuelle Studie zeigt, steigt die Armutsquote um 1%, liegen rechtsextreme Parteien bei Wahlen um 0,5% zu. Und schaut man nur auf ärmere Menschen, verschwindet der Unterschied zwischen Ost und West fast völlig. Matthias Quent. Unterschiede in den politischen Mentalitäten können sich demzufolge erst dann auflösen, wenn sich die Lebensbedingungen in West- und Ostdeutschland angleichen. Vielleicht sollten wir also weniger über die Ostdeutschen reden und mehr über Armut und soziale Ungleichheit. Ich muss auch gestehen, dass ich mir damals auch eine Wohnung in Dresden gekauft habe. Also altersversorgungstechnisch in den 90er Jahren. Und genau da setzen wir im nächsten Teil an. Was wäre in deinem Leben ohne die Wiedervereinigung nicht passiert? Die Insolvenz. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 1 Uhr, die Nachrichten. Viele Politiker haben mit Erleichterung darauf reagiert, dass die militant-islamistische Hamas Teile des Plans von US-Präsident Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert hat. UNO-Generalsekretär Guterres rief alle Parteien auf, die Chance für ein Ende des Krieges zu nutzen. Auch Katar und Ägypten begrüßten die Äußerungen der Hamas. Beide Regierungen hatten den Plan mitverhandelt. Der französische Präsident Macron schrieb auf X, die Freilassung aller Geiseln und eine Waffenruhe in Gaza seien in greifbare Nähe gerückt. US-Präsident Trump forderte Israel auf, seine Angriffe im Gazastreifen sofort einzustellen. Dadurch könnten die israelischen Geiseln gerettet werden, schrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk. Er glaube, die Hamas sei bereit zu einem dauerhaften Frieden. Wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten, sieht die Hamas bei einigen Punkten noch Beratungsbedarf in den eigenen Reihen. Die Hamas teilte demnach mit, sie sei grundsätzlich bereit, alle israelischen Geiseln zu übergeben. Ferner sei sie bereit, über Vermittler sofort in Verhandlungen einzutreten, um Einzelheiten dafür zu besprechen. Zudem bekräftigte sie ihre Bereitschaft, die Macht im Gazastreifen an eine politisch unabhängige palästinensische Instanz abzugeben. Der Flughafen München hat am Abend erneut wegen eines Drohnenalarms seinen Betrieb eingestellt. Es gebe unbestätigte Drohnensichtungen, teilte ein Flughafensprecher mit. Beide Start- und Landebahnen seien gesperrt und ankommende Flüge umgeleitet worden. Wie viele Reisende betroffen sind und wie lange die Sperrung andauert, ist unklar. Drohnen unbekannter Herkunft hatten bereits am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen gestört. Zahlreiche Verbindungen fielen aus oder mussten auf benachbarte Flughäfen wie Nürnberg oder Stuttgart umgeleitet werden. Rund 3000 Passagiere waren davon betroffen. Hunderte Menschen mussten die Nacht in den Terminals auf bereitgestellten Feldbetten verbringen. Der bayerische Ministerpräsident Söder forderte erneut, die Polizei des Freistaats müsse in die Lage versetzt werden, Drohnen sofort abzuschießen und kündigte ein Schnellgesetz für die kommende Kabinettssitzung in München an. In Tschechien wird heute weiter gewählt. Seit gestern laufen in dem Land Parlamentswahlen. Die Wahllokale öffnen nach der nächtlichen Unterbrechung um 8 Uhr und schließen um 14 Uhr. Danach beginnt die Auszählung. Umfragen sahen zuletzt die rechtsgerichtete Partei von Ex-Regierungschef Babiš Ano vorn. Sie fordert unter anderem ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Zweitstärkste Kraft wird aller Voraussicht nach, mit einigem Abstand, das liberal-konservative Bündnis Solo von Regierungschef Fiala. Der von Frankreich festgesetzte Öltanker, der mutmaßlich zur russischen Schattenflotte gehört, hat seine Fahrt fortgesetzt. Von der französischen Atlantikküste ist das Schiff letzte Nacht Richtung Suezkanal aufgebrochen. Die französische Marine hatte den Tanker Boroukai am Samstag wegen Ungereimtheiten im Hinblick auf seine Flagge gestoppt. Der Kapitän muss sich im Februar vor einem französischen Gericht verantworten, weil er bei der Kontrolle auf See französische Anweisungen nicht befolgt haben soll. Weitere Vorwürfe wurden fallen gelassen. Der US-Rap-Musiker Sean Combs ist zu einer Haftstrafe von 4 Jahren und 2 Monaten verurteilt worden. Dies gab der zuständige Richter in New York bekannt. Combs war in dem Prozess wegen Sexualstraftaten in 2 von 5 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Verurteilt wurde er unter anderem wegen Nötigung zur Prostitution. Der Musiker, der unter dem Namen P. Diddy in den 1990ern weltweit Erfolge feierte, hatte vor Gericht alle Vorwürfe zurückgewiesen. In der Fußball-Bundesliga hat der erste FC Köln bei der TSG Hoffenheim mit 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer erzielte Said El-Mala in der 16. Spielminute. Das Wetter. In der Nacht in der Osthälfte zunächst wenig, später zunehmende Bewölkung. Von Westen bis in die Mitte Regen, Tiefstwerte plus 12 bis minus 2 Grad. Im Westen in Hochlagen sowie an der See stürmisch. Am Tag viele Wolken und von Nordwesten nach Südosten ziehender Regen, 11 bis 21 Grad an der See und im Bergland teils schwerer Sturm. Die weiteren Aussichten am Sonntag erneut viele Wolken und schauerartiger Regen. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die zweite Stunde von Das glücklichste Volk der Welt. Eine lange Nacht über Fremdheit und Nähe zwischen Ost- und Westdeutschland. Eine Sendung von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westfalen. Sophie? Ja? Wenn du dich so intensiv mit Heimat und Zugehörigkeit beschäftigst, hast du dich eigentlich schon gefragt, was es dazu für dich braucht? Also für mich hat das, glaube ich, vor allem mit den Menschen zu tun, die ich liebe. Aber dann auch mit etwas ganz anderem Grundlegenden. Einem Dach über dem Kopf. Klingt vielleicht erstmal banal, aber ist es für mich nicht. Weil man braucht schlicht einen Ort, an dem man bleiben kann und alles andere ergibt sich daraus. Und für dich? Ich glaube, das sieht der Westdeutsche so wie die Ostdeutsche. Was wäre in deinem Leben ohne die Wiedervereinigung nicht passiert? Die Insolvenz. Ja. Das glücklichste Volk der Welt. Irgendwann haben die so Wohnungen gekauft. Wie man kauft Wohnungen. Wieso kauft man Wohnungen? Ja, aber schön dumm, dass wir es nicht gemacht haben damals. Von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westfalen. Eigenbedarf, also das Wort hasse ich wie die Pest. Ich hätte meine Wohnung noch, ich brauchte nicht auf dem Dorf zu wohnen. Und gleichzeitig frage ich mich, wie blauäugig muss ich denn sein, wenn ich denke, es regnet Bananen und Milka. Episode 2 über das, was wir besitzen und was wir verlieren. Im letzten Teil ging es darum, wie Zuschreibungen und Vorurteile Ost- und West-Identitäten prägen. Diesmal wird es handfester: Besitz, Geld, Erbe oder der Mangel daran. Welche Rolle spielt die soziale Ungleichheit für das noch heute schwierige Verhältnis zwischen West- und Ostdeutschland? Ist sie ein zentrales Hindernis für unser Verständnis und Miteinander? Das sind die Fragen, die mich jetzt umtreiben. Ich habe das Glück, in eine privilegierte Familie hineingeboren worden zu sein. Mein Vater ist ein erfolgreicher Anwalt. Und ich wusste immer, ich kann fallen, aber ich habe ein Sicherheitsnetz. Und dieses Glück hat nicht jeder. Seit 15 Jahren arbeite ich journalistisch über soziale Ungleichheit. Und doch überrascht mich eine aktuelle Landkarte. Mit ganz wenigen Ausnahmen ist noch immer die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland sichtbar. In den Farben von Armut und Reichtum. Mein Plädoyer für das Ende der Schonfrist heißt, dass wir endlich anfangen müssen, die Debatte zu führen, wie wir die ostdeutsche Bevölkerung dahin kriegen, dass sie endlich anfängt zu arbeiten. Thomas Röthe, westdeutscher Soziologe im Jahr 1999. Die Ostdeutschen sitzen da wie Sozialismus-Junkies und warten auf die nächste Finanzspritze. Die Opfer sind ganz klar die westdeutschen produktiven Arbeiter und Beschäftigten, die die Summen erwirtschaftet haben, die in den Osten fließen, um dort den Aufbau zu finanzieren. So einfach? Die Ossis schlicht faul? Aktuelle Zahlen sagen mir etwas anderes. Die Eigentumsungleichheit zwischen West- und Ostdeutschland ist massiv. Die Vermögensungleichheit ist massiv. Die Eigentumsungleichheit ist auch massiv. Alles zu Ungunsten des Ostens, versteht sich. Beim Durchschnittsgehalt liegen die alten Bundesländer auf den ersten 11 Plätzen. Die ehemaligen DDR-Länder finden sich am Tabellenende. Einzige Ausnahme ist Berlin. Selbst wenn man die niedrigeren Lebenshaltungskosten im Osten berücksichtigt, beträgt der Einkommensunterschied noch 10%. Weit entfernt von der Kluft zur Zeit der Einheit, aber eben immer noch deutlich. Tendenz übrigens wieder steigend. Beim Vermögen ist der Unterschied noch deutlicher. 2021 erreichen ostdeutsche Haushalte nur 43% des westdeutschen Durchschnitts. Und daran sollen allein die Ostdeutschen schuld sein? Diese Erzählung kenne ich gut, mal als gut gemeinten Rat, mal als kopfschüttelnde Feststellung. Aber ich frage mich, gibt es nicht auch andere Erklärungen? Die Ostdeutschen traten als Habenichtse in die Einheitsgesellschaft ein. Steffen Mau, ostdeutscher Soziologe. Vermögensakkumulation spielte in der DDR kaum eine Rolle. Die Spareinlagen waren äußerst bescheiden. Immobilienbesitz und privates Produktivvermögen waren marginalisiert. Einen üppigen Bausparvertrag oder eine Lebensversicherung hatte niemand. Zeitgleich entwickelte sich die Bundesrepublik in Richtung einer Erben- und Vermögensgesellschaft. In die Bilanz der Wiedervereinigung gehört daher, dass Deutschland im Hinblick auf Vermögen und Vermögensbildung ein gespaltenes Land ist. Mangelnde Risikofreudigkeit? What the fuck? Armutsrisiko? Dirk Oschmann, ostdeutscher Literaturwissenschaftler. Angesichts der wegen des Krieges momentan galoppierenden Inflation, der drohenden Rezession, der Energiekrise und den in der Folge dramatisch wachsenden Lebenshaltungskosten ist der Osten viel schärfer von Verlusten aller Art betroffen. Denn es gibt kaum oder keine Rücklagen, kaum oder kein Vermögen, kaum oder keinen Besitz, kaum oder kein Erbe. Dafür aber weniger Lohn, weniger Rente, weniger Sicherheit. Risiko in jeder Hinsicht ist die äußerst dünne Lebensluft, die der Osten atmet. Wenn er nicht mit und seit der Revolution von 1989 permanent ins Risiko gegangen wäre, hätte er überhaupt nicht überlebt. Vor diesem Hintergrund den Mangel an Risikofreudigkeit als Grund ins Feld zu führen, warum der Osten keine Spitzenpositionen besetzt, ist so absurd wie zynisch und perfide. Es ist kein Zufall, dass Pegida in Dresden auf die Straße gegangen ist. Jana Hensel, ostdeutsche Journalistin. Denn was entgegnet man Ostdeutschen, die Ungleichheit kritisieren oft? Schaut euch doch eure gut sanierten Innenstädte an. Nur schnell eine Zahl dazu, die neulich in der Zeit stand. In Leipzig besitzen nur 10% der Einwohner eine Immobilie. 60% aller Neubauten und 94% der sanierten Altbauten wurden laut dem Grundstücksmarktbericht von 2016 an Menschen verkauft, die nicht aus Leipzig kamen. 94% der Altbauten. Eine unglaubliche Zahl. Die Ostdeutschen wissen also, dass der Reichtum, den es beispielsweise in Form von Immobilien auf dem Gebiet Ostdeutschlands durchaus gibt, ihnen selbst nicht gehört. Im Jahr 2020 besaß die Bevölkerung nirgendwo in Europa so wenig Grund und Boden wie in Ostdeutschland. Experten erklären das mit dem Verhältnis zu Eigentum in der DDR. Dort zählte nicht privates Eigentum, sondern Volkseigentum und Nutzungsrechte. Ein Haus- oder Grundstückskauf, im Westen Erfüllung eines Traums, Symbol für Aufstieg und Absicherung, macht im Osten kaum Sinn. 1974 erbte ich als Siebenjähriger 6 Mietshäuser in Berlin-Mitte und Berlin-Friedrichshain. Nach heutigen Maßstäben sind die Objekte mehrere Millionen Euro wert. Eko Sascha Kowalczuk, ostdeutscher Historiker. Meine Eltern haben für mich das Erbe ausgeschlagen. Ein solcher Hausbesitz war im Osten nur mit Unannehmlichkeiten, Kosten und der Gefahr verbunden, wegen Steuerhinterziehung im Knast zu landen. Die Erbschaftsausschlagsteuer für die 6 Mietshäuser betrug 5 Mark. Eigentum war nichts wert. Und dann ist da noch die Sache mit der Rückgabe vor Entschädigung. Vor dieser Recherche hatte ich davon, glaube ich, wenig gehört. Also in der DDR wurden Grundstücke enteignet, deren Besitzer in der BRD gelebt haben. Viele Ostdeutsche haben diese Häuser im guten Glauben gekauft oder auf dem Land gebaut. Nach der Einheit stand der Staat dann vor der Frage, wem gehört das Haus? Dem ursprünglichen Eigentümer oder denen, die seit Jahrzehnten dort leben? Der westdeutsche Schriftsteller Martin Gruß schildert 1990 so einen Fall. Seine Ostverwandte Elke. Ich habe Elke gefragt, wem das Haus, in dem sie wohnt, eigentlich gehört. Der kommunalen Wohnungsverwaltung gehört es. Aber womöglich ist auch das juristisch nicht eindeutig. Elke, die in ihrer blauen Schürze das Abendessen vom Tisch räumt, bleibt in der schon geöffneten Tür stehen. Ja, meinst du denn, die könnten mich irgendwann hier rausschmeißen? Sie hat sich noch einmal umgedreht und die Kälte strömt jetzt zur Tür herein, denn der Flur ist nicht beheizt und ich habe keine Ahnung, und man ihr wird kündigen können. Aber es reicht ja, wenn man die Miete kräftig erhöht. Am 15. Juni 1990 geben die beiden deutschen Regierungen eine gemeinsame Erklärung zu den offenen Vermögensfragen ab. Gegen den Willen der Ostdeutschen wird für die Enteignung der DDR-Zeit grundsätzlich die Rückgabe des Grundvermögens an den ehemaligen Eigentümer oder seine Erben festgelegt. Rückgabe vor Entschädigung eben. Als ich die Zahlen über das Ausmaß des Problems von Rückgabe vor Entschädigung finde, da wird mir bewusst, dass die Konsequenzen für die Ostdeutschen kaum überschätzt werden können. 2,2 Millionen Rückforderungsanträge betreffend ostdeutsche Haushalte werden gestellt. Damit lebt ungefähr die Hälfte der DDR-Bewohner in Unsicherheit. Etwa 20% der Rückgabeforderungen der Westdeutschen sind erfolgreich. Die enormen Investitionen, die die ostdeutschen Städte und Gemeinden im Verlauf der 1990er und 2000er Jahre ein völlig neues Antlitz annehmen ließen, wären wahrscheinlich bei dem umgekehrten Prinzip Entschädigung vor Rückgabe nicht so reichlich und schnell geflossen. Eko Sascha Kowalczuk. Aber ich gebe gern zu, das ist eher eine Glaubensfrage. Das eine wie das andere lässt sich nicht mehr beweisen. Und Unrecht, Ungerechtigkeiten sind durch die angewandte Regel fraglos gestiftet worden und wären im umgekehrten Falle ganz genauso eingetreten. Es gab keine Lösung, die alle befriedigt hätte. So moralisch schwierig die Eigentumsfrage auch sein mag und so wahrscheinlich es keine vollkommen gerechte Lösung geben kann, klar wird mir doch, die Folgen fürs Verhältnis zwischen Ost und West sind gravierend. Viele Menschen fühlten und fühlen sich ungerecht behandelt. Wenn ich sehe, dass schon in der ersten Sekunde der Einheit eine fundamentale Besitzungleichheit herrscht, verstehe ich, warum sich viele Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse empfinden. Und ich wundere mich, warum ich nie nach den Gründen für die Ungleichheit zwischen West und Ost gefragt und sie vielleicht irgendwie als naturgegeben hingenommen habe. Vielleicht habe ich es mir auch schlicht zu einfach gemacht. Und wenn ich über Ungleichheit nachdenke, ist für mich die nächste Station Hartz IV und das Bürgergeld. Für mich hängt Zugehörigkeit auch von Teilhabe ab. Und Teilhabe kostet. Was bedeutet es, wenig zu besitzen, nie zu erben oder alles zu verlieren? Solche Brüche verlaufen nicht nur zwischen Ost und West, sondern quer durch Familien und Generationen. Lange dachte ich, das sei nur mein Gefühl. Aber stimmt das? Sollen wir uns vielleicht auf die Stufe setzen? Ja, können wir gerne machen. In Berlin-Prenzlauer Berg bin ich mit Wiebke Hollersen verabredet. Sie ist Redakteurin, war unter anderem beim Spiegel, der Welt am Sonntag und arbeitet heute bei der Berliner Zeitung. Gebürtige Ostberlinerin. Wir treffen uns in der Oderberger Straße, wo einst die Mauer stand und Wiebke aufgewachsen ist. Dann Ende 89, also Anfang 90, waren meine Eltern schon wehmütig. Oder es wurde ja sofort alles schwierig für die Leute im Osten. Also für meine Eltern zumindest wurde alles gleich sehr, sehr schwierig. Wie ich auf Wiebke Hollersen gestoßen bin, muss ich kurz erklären. Es begann, wie so oft, mit einem Text aus Denk ich an Deutschland. Rollschuhlaufen von Klaus Hollersen. Seine Geschichte von 1989 geht so los. Schade, sagt meine Tochter. Nun kann man in der Oderberger Straße nicht mehr Rollschuh laufen. Bis zur Öffnung des Grenzüberganges war dieser Straßenteil, der mit der Mauer endete, so eine Art Refugium. Es war eigentlich sehr selten, dass wir über diese Mauer gesprochen haben. Sie war einfach da. In unserem Kopf gab es dahinter so eine Art Niemandsland. Und die Bilder aus den fernen Tagen von 1961 hatten wir zu oft gesehen. Sie bewegten uns nicht mehr. Vor Wochen bin ich über den dort neu errichteten Grenzübergang gegangen. Betonplatten, Abfertigungshäuschen, Schlangen von Menschen, die ihre Ausweise bereithielten und Zurückkommende mit Plastiktüten. In unserer Rollschuhstraße Hektik. Autos, die Stoßstange an Stoßstange parkten. So richtig froh wurde ich nicht. Klaus Hollersen ist inzwischen leider verstorben. Mit seiner Tochter aber, dem Mädchen aus seiner Geschichte, sitze ich nun in jener Rollschuhstraße auf den Stufen eines Hauseingangs. Gegenüber einem DDR-Antiquitätenladen. Viel los um uns herum. Wiebke erzählt, wie schnell sich der Prenzlauer Berg nach der Wende verändert hat. Klar, wenn man damals aus dem Westen in den Osten gekommen ist, war das eine Zeit der wahnsinnigen Möglichkeiten. Das glaube ich auch. Und klar, für die Ostdeutschen war es natürlich auch eine Zeit der Chancen. Naja, der Chancen, wenn man ganz jung und ganz mutig war und so, klar. Sie erinnert sich vor allem an viele ehemalige westdeutsche Besitzer, die damals ihre Immobilien zurückverlangten oder eben einfach neue dazukauften. Im Osten dagegen waren Schulden und Kredite verpönt und die Angst vor Arbeitsplatzverlust sehr hoch und sehr real. Diesen Mut oder diese Cleverness hatten wir irgendwie nicht, sondern war eher so ein bisschen staunend zugeguckt. Okay, jetzt kommen diese Westdeutschen und kaufen Wohnungen. Sie kaufen ganze Häuser. Wow, krass. Und die sanieren die dann und dann kriegen die Geld vom Staat dazu. Man hat das irgendwie so ein bisschen bewundert, auch ein bisschen belächelt, weil die Mieten waren ja auch total billig. Ja, schön dumm. Mich interessiert nun auch, wie Sie selbst und Ihre Familie die Zeit nach der Wende erlebt haben. Denn in der Geschichte Ihres Vaters schwang bereits mit, wie widersprüchlich die Gefühle damals waren. Weil es endet ja schon damit, dass er sagt, richtig freuen kann er sich nicht. Ja, ja, klar. Also meine Mutter, die war schon im Herbst 89, wurde die arbeitslos, also gleich nach dem Mauerfall. Die hatte da beim Möbelkombinat irgendwie in Ostberlin zuletzt gearbeitet und es war sofort klar, dass niemand mehr Möbel aus der DDR kaufen würde und sie hat ihren Job verloren. Und da wusste man noch nicht mal so richtig, was ein, also Arbeitsamt, Arbeitslosenhilfe, also keine Ahnung. Sie sagt so, sie war total aufgeworfen und wusste überhaupt nicht, was sie machen soll, weil das war ja noch nach Mauerfall, das war ja noch DDR und da gab es irgendwie gar nicht so eine Hilfsstruktur und so. Und mein Vater, der war zwar bei den Wasserwerken angestellt in Ostberlin, also im öffentlichen Dienst. Und da kam dann irgendwie, glaube ich, die Zusammenlegung von Ost- und Westberliner Wasserwerken. Und wahrscheinlich war auch nicht so ganz klar, wie viele Leute übernommen werden. Oder ja, das war jetzt schon eine Zeit, die von vielen Sorgen geprägt war und von viel Perspektivlosigkeit oder da, wo sehr viel durcheinander flog. Und ich glaube auch, alles wurde ja in Frage gestellt auf einmal. Während ich mit Wiebke in der Oderberger Straße sitze, versuche ich mir vorzustellen, wie es hier mal war. Eine ruhige Rollschuhstraße. Für einen Moment gelingt mir das, doch die Gegenwart holt mich schnell wieder ein. Hippe Cafés, eilige Menschen, Durchgangsverkehr. Das Gefühl kenne ich irgendwie. Was früher zu Hause war, ist jetzt etwas anderes. Das ist auch okay, aber eben ein wenig fremd und vielleicht mit etwas Wehmut verbunden. Heimat ist vor allem für mich mit den Menschen verknüpft, die ich gern habe. In Köln ist einer davon mein Freund Karl-Heinz Koenig, Kalle, Kinderhörspielautor. Aufgewachsen in Duisburg-Hamborn als Sohn eines Stahlarbeiters und einer Näherin. Auch er weiß, wie es ist, mit wenig auszukommen und die eigenen Entwicklungschancen eingeschränkt zu sehen. Arbeitslosigkeit, Strukturwandel und soziale Härten gab es schließlich auch im Westen. Am Küchentisch in Köln reden wir darüber. Bei uns war auch DDR, aber nur 10 Jahre früher. Ne? Wirklich, es war wie so ein Wiedersehen, ne? Also direkt nach der Wende. Also als ich dann dachte ich, ach, ja, kenne ich alles. Sieht aus wie bei meinem Opa, wie bei uns in Duisburg. Wie kann ich mir das vorstellen, diese Kindheit? Also ich bin als Säugling bin ich ins Ruhrgebiet gekommen und da war es wirklich noch das volle Ruhrgebiet, die volle Dröhnung, also der volle Ruß, der volle Industriehimmel. Ich kann mich wirklich an dieses grelle Leuchten erinnern am Himmel über den Fabriken, Kokereien und so weiter und so fort. Im Rückblick betrachtet weiß ich, dass wir wirklich, also nach heutigen Maßgaben, absolut arm waren. Ich habe auch noch Haushaltshefte von meiner Mutter, wo sie wirklich Pfennigstbeträge akkurat aufgeschrieben hat und Geburtstagsgeschenke für 2,51 Mark. Und ich hatte sehr große und dicke Cousins. Und deren Kleidung mussten wir auftragen. Ne? Und meine Mutter hat dann immer die Hosen und alles Mögliche von meinem Cousin Manfred umgenäht. Und ich kann mich bis heute noch so an dieses Gefühl erinnern, das waren immer so Stoffhosen, so weite Stoffhosen, so weite beige Stoffhosen und die endeten so in so einem Gürtel, so unterhalb der Brustwarzen. Damit bin ich irgendwie so immer rumgelaufen und kann mich aber auch erinnern, dass mein Körpergefühl auch immer so ein ganz gestörtes war und ich ganz lange gebraucht habe, um mich irgendwie halbwegs gut anziehen zu können, weil ich immer dachte, es gibt gar keine Kleidung für mich. So diese soziale Haut, die Kleidung dann ja auch ist, also die hatte ich nicht. Während wir sprechen, empfinde ich eine starke Parallele zu etwas, das Wiebke mir über den westdeutschen Blick auf ihre soziale Haut nach der Wende beschrieben hat. Ich glaube, ich habe mich ziemlich schnell so als merkwürdiger Ossi gefühlt. Also ich hatte schnell das Gefühl, ich bin für die so ein merkwürdiger Mensch. Es wurde ja wirklich schnell immer gesagt, dass die Ostdeutschen komisch angezogen sind und komisch aussehen und komische Frisuren haben und sich komisch benehmen. Ich wollte auch nicht da im Westen dann irgendwie so auffallen und ich wollte nicht einer von diesen komischen Ostdeutschen sein und wollte mich nicht so unterlegen fühlen, glaube ich. Weder Kalle noch Wiebke empfanden als Kinder einen wirklichen Mangel. Selbst Kalle nicht, obwohl er objektiv in Armut aufwuchs. Trotzdem hatte die soziale Ausgangssituation auf sein Leben einen großen Einfluss. Hattest du denn von sowas als Kind tatsächlich eine Vorstellung von Klassenunterschieden und ich bin ein Arbeiterkind? Nein, das war für mich die normale Welt. Ich hatte überhaupt kein Klassenbewusstsein. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass die Klasse einen großen Einfluss auf mein Selbstbewusstsein, auch auf die Langsamkeit meiner Entwicklung, natürlich eine erhebliche Rolle gespielt hat. Also gehst du aufs Gymnasium, studierst du. Und es ist bei mir ich würde gar nicht sagen gebrochene Biografie, sondern eine wahnsinnig meandernde Biografie. Also die sehr viel länger, sehr viel mühsamer war, aber vielleicht auch interessanter. Ne? Auch in diesem Punkt äußert Wiebke etwas ganz Ähnliches in Bezug auf die brüchigen ostdeutschen Biografien nach der Wende. Irgendwann fand ich das dann aber auch cool. Also irgendwann habe ich das so, ich glaube, wie auch viele andere Freunde von mir haben das irgendwann auch so umgedreht. Oder wie es, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich ein bisschen passiert ist, dass ja viele Ostdeutsche das umgedreht haben und gesagt haben, ach, ja, dann sind wir halt anders, dann sind wir halt Ostdeutsche und irgendwie ist das doch auch cool und das macht uns ja auch zu was Besonderem und wir haben interessantere Geschichten zu erzählen. Manche Ähnlichkeiten in beiden Gesprächen haben mich überrascht. Unterschiede bleiben natürlich. Kalle erzählt sein Leben vor allem als Befreiung aus den Begrenzungen seiner Kindheit. Im Osten dagegen brach nach der Wende Stabilität weg. Für Jüngere wie Wiebke war das oft einfacher zu meistern, für ältere Generationen dagegen häufig schwerer. Nach unserem Gespräch radle ich mit Kalle zurück zu meinem Mann und meinen Kindern. Unterwegs sagt er, eigentlich muss man den Ort gar nicht verlassen. Er ändert sich unter unseren Füßen. Veränderung ist allgegenwärtig, manchmal aber radikaler und spürbarer. Wenn ich an soziale Ungleichheit denke, denke ich an Armut, an Hartz IV oder Bürgergeld. Und ich erinnere mich noch vage, dass viele Ostdeutsche 15 Jahre nach der Friedlichen Revolution erneut auf die Straße gegangen sind. Wieder nennen sie es Montagsdemonstrationen. Aber Bilder entstehen nicht in meinem Kopf. Dafür schlage ich noch einmal den Spiegel auf. In der Ausgabe 39 von September 2004 urteilt das siebenköpfige Autorenteam nicht gerade zimperlich. Nach 15 Jahren ist ein großer Teil der Ostdeutschen noch nicht in der Bundesrepublik angekommen. Viele hängen der Bequemlichkeit der DDR nach und haben sich an das Prinzip der Eigeninitiative nicht gewöhnt. Sie sind unzufrieden mit dem Leben, das sie haben. Sie klagen, sie jammern. Sie wählen radikale Parteien, links wie rechts. Sie wählen nicht. Sie stehen montags auf den Plätzen ihrer schmucken Städte und fluchen laut über Hartz IV. Vielleicht habe ich damals vor dem Fernseher ähnlich gedacht, ich weiß es nicht mehr. Heute, 20 Jahre später, erscheint mir die Sache nicht mehr so eindeutig. Ein Realitätscheck. Die Agenda 2010 und Hartz IV trafen wegen der hohen Dauerarbeitslosigkeit Ostdeutschland besonders hart. Während die Erwerbslosenquote im Westen bei 8,7% lag, betrug sie im Osten 18,5%, mehr als doppelt so hoch. Jetzt war es unwichtig, ob jemand jahrzehntelang eingezahlt oder nie gearbeitet hatte. In Hartz IV konnte jeder landen. Das Ziel? Mehr Eigeninitiative. Die Nebenwirkungen? Gravierend. Die Agenda-Politik weitete gerade in Ostdeutschland den prekären Arbeitsmarkt noch einmal aus und Verarmungsrisiken nahmen zu. Raj Kolmorgen, ostdeutscher Soziologe. Dabei konnten Ostdeutsche weniger als Westdeutsche überbrückende Einkommen und Vermögen heranziehen. Zudem verstanden sich die Ostdeutschen mit ihrer DDR-Erfahrung stärker noch als westdeutsche ArbeitnehmerInnen als Opfer eines Systemversagens. Die Hartz-Reformen bedeuteten in mancher Hinsicht eine Umkehrung der Strategie des Jahres 1990. Philipp Theer, westdeutsch-österreichischer Soziologe. Während die Währungsunion eine rasche Angleichung an den Westen zum Ziel hatte, brachten Hartz IV und vor allem der Billiglohnsektor eine Anpassung der Arbeitskosten an die damals in Polen und der Tschechischen Republik gängigen Löhne mit sich. 2005 erklärt Bundeskanzler Gerhard Schröder stolz, Deutschland habe einen der besten Niedriglohnsektoren Europas aufgebaut. Thüringen wird zum Niedriglohnland. Eine Zahl lässt mir den Unterkiefer runterkrachen. Im Jahr 2022 erhalten im Kreis Sonneberg 44% der Menschen den Mindestlohn. Fast jeder Zweite. Ein weiterer Punkt? Die Aufforderung zu mehr Eigeninitiative wirkt zynisch. Zum Zeitpunkt der Einführung von Hartz IV kam auf eine offene Stelle in Ostdeutschland 36 Erwerbslose. Mal wieder ist es Jana Hensel, die mit ihren Beobachtungen von damals den Fakten etwas Leben einhaucht. Als die Montagsdemonstranten von 2004 in Leipzig gegen die Hartz-Reformen protestierten, gingen alle anderen shoppen. Das war eines der traurigsten Bilder, an die ich mich erinnern kann. Die Entsolidarisierung war mit Händen zu greifen. Zwischen denen, die es geschafft und denen, die es nicht geschafft hatten, verlief ein tiefer Graben. Die einen gingen vorbei, ohne hinzusehen. Die anderen standen auf der Straße und hatten sogar ihre Rhetorik eingebüßt. Man sah ihnen an, dass sie in den letzten Jahren viel verloren hatten. Wir wollen doch nur ehrlich unseren Lebensunterhalt verdienen, stand auf einem ihrer Plakate. Die Menschen forderten einen Platz in der Gesellschaft, einen Platz in der Welt. Und dann bringt Steffen Mau mich auf einen neuen Gedanken. Kundige Beobachter erkannten frühzeitig, dass die Tendenzen der Deregulierung und Flexibilisierung auch eine Ansteckungsgefahr für das westdeutsche Arrangement bargen. Das Experimentierfeld Ostdeutschland ermöglichte Arbeitgebern und Politik eine Aufweichung des festgezurrten Sozialmodells, das dann später eine Co-Transformation des Westens nach sich zog. Die Transformation des Ostens, also auch ein Vorläufer für den Westen? Hier, wo es inzwischen auch Regionen mit einem sehr hohen Anteil an Menschen im Bürgergeld gibt. Vielleicht existieren bei allen Unterschieden auch gemeinsame Erfahrungen zwischen West und Ost. Eine Gemeinsamkeit, die bei allen damit verbundenen Schwierigkeiten die Menschen auch näher bringen könnte, weil man eben mehr teilt, als man glaubt. Denn vielleicht verbirgt sich dahinter auch etwas, was schnell hinter der West-Ost-Problematik übersehen wird. Die soziale Frage. Ich lese mal weiter in meinem Lieblingsbuch für diese Serie. Und bleibe dabei an einem Text hängen, der schlicht Begrüßungsgeld heißt. Der Text stammt von Ronald Rösler. 1989 lebte er als Bankkaufmann in West-Berlin. Um den aktuellen Ereignissen vom 9. November dieser Stadt Rechnung zu tragen, hat die Dresdner Bank Berlin unbürokratisch beschlossen, Sonderöffnungszeiten für die Besucher aus der DDR und Ost-Berlin einzurichten. 38 Geschäftsstellen in den 12 West-Berliner Bezirken stehen über die üblichen Geschäftszeiten hinaus für die Auszahlung des Begrüßungsgeldes sowie für den Geldumtausch zur Verfügung. Meine Neugier ist geweckt. Schließlich stand das große Versprechen und der Fetisch D-Mark auch am Anfang der Wiedervereinigung. Bei uns zu Hause ging es zwar mehr um Freiheitswünsche, aber das Bedürfnis nach mehr Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten war insgesamt einfach sehr groß. Ich suche im Netz nach Ronald Rösler und stoße auf eine Anzeige für eine Ferienwohnung. Ein paar Wochen später sitzen wir in seinem Haus am Meer in Schleswig-Holstein. Erzählen Sie doch mal. Ich war zu der Zeit tätig in der Dresdner Bank Berlin AG als Pressesprecher, als Leiter Öffentlichkeitsarbeit und hatte dafür zu sorgen, das, was die Bundesbank gesagt hatte, dass die Bevölkerung der DDR Begrüßungsgeld bekommt, 100 Mark waren das ja, also D-Mark. Und wir mussten das umsetzen und die Auszahlung vornehmen. Und als ich am 9. November aus meinem Bürofenster geguckt habe, war ich schon sehr erstaunt, denn es waren Massen von Menschen, die sich dort brav angestellt haben. Und wir waren Uhland-Ecke Kantstraße und die Uhlandstraße war voller Menschen. Man konnte über die Köpfe kaum drüber sehen. Es war wirklich eine Menschenmasse, die dort stand. Also unsere Stimmung, die war euphorisch. Wir hatten ganz, ganz viele Freiwillige unter den Mitarbeitern. Jeder einzelne Arbeitstisch wurde zu einer Zahlstelle. Kurz vor 18 Uhr war abzusehen, dass weiter geöffnet werden muss. Auf jeden Fall bis 24 Uhr. Ehefrauen und Männer kamen und boten ihre Hilfe an. Sie verteilten die Anträge auf Begrüßungsgeld, kleine Werbegeschenke an die Kinder, kochten Kaffee für die Mannschaft oder auch für die Wartenden. Am Sonntagabend um 6 Uhr schlossen sich die Scherengitter vor dem Haupteingang. Viele Menschen vor der Tür gingen, aber einige, vielleicht auch getrieben von der Angst, dass es morgen kein Begrüßungsgeld mehr gibt oder die Mauer wieder geschlossen ist, harrten aus. Aus diesen holten die Mitarbeiterinnen die Frauen mit kleinen Kindern heraus, brachten sie in einen warmen, großen Nebenraum und teilten mit ihnen ihr Frühstück. Ich möchte von ihm wissen, wie er das Ost-West-Verhältnis heute sieht. Was hat sich angeglichen und was trennt uns noch? Natürlich sind, heute sagt man, ja, da fehlen die Restaurants, da fehlen die Bäckereien, da fehlt dies und jenes in den kleinen Orten. Aber es ist im Westen nicht anders. Auch hier werden die Menschen abgebaut. Auch hier machen Landwirtschaften zu. Das klingt fast so, als sei der Unterschied heute kaum noch der Rede wert. Entfernt fühle ich mich an den alten Vorwurf vom ewig nörgelnden Ossi erinnert. Oder ist das Projektion? Und stimmt das denn? Ist nach 35 Jahren vielleicht wirklich alles gleich? Um das besser zu verstehen, treffe ich noch einen anderen Gesprächspartner. Klaus Humann, Jahrgang 1950, aufgewachsen in Hamburg. Pensionierter Verleger, früher unter anderem bei Rowohlt, S. Fischer, Luchterhand und Carlsen. Der Verkehr ist wahrscheinlich auch in einigen westdeutschen, also in einigen niedersächsischen Gegenden oder so beschissen. Ne? Nach Lea in Ostfriesland zu kommen, ist wahrscheinlich auch nicht so furchtbar einfach. Klaus Humann ist der Herausgeber des Bandes Denk ich an Deutschland. Haben Sie persönlich irgendwas wiedergewonnen durch die Wiedervereinigung, durch den Mauerfall? Nein, ich finde, ich habe eher was verloren. Dieses andere Deutschland, was mich fasziniert hat. Nein. Also ich habe eher beobachtet, ja jetzt in meinem kleinen Bereich Verlag, wie alles den Bach runterging. Also es sind eher die Verluste. Nicht ein Verlag nach dem anderen wurde abgewickelt. Also jeder hatte sofort eine Geschäftsidee und man hat die Leute auch übers Ohr gehauen und. Also wir wohnten im Haus und da war einer, der hatte irgendwie einen norddeutschen Lotto-Toto. Der war kaum die Mauer eröffnet, da sauste der los und hat da irgendwie seine ersten Büros aufgemacht. Oder der Carlsen Verlag, die haben Millionen von nicht verkäuflichen Comics geflutet in den Osten und alle verkauft und so. Klaus Humann weiß, nicht nur die Ostdeutschen jagten Westware, auch umgekehrt boomte der Einkauf. Dank Umtauschkurs und niedriger Preise wurden Ostprodukte zu Schnäppchen. Lebensmittel, Möbel, Gardinen, Porzellan, Westdeutsche kauften massenhaft. Oft auch ohne Rücksicht auf Zollbeschränkungen. Auch Ronald Rösler scheint damals losgefahren zu sein. Ich habe meinen Umtauschzettel, meinen letzten Umtauschzettel von damals, war der erste und der letzte, den habe ich immer noch. Und hatte also 300 Mark, D-Mark, in glaube ich 1000 Ostmark umgewechselt. Klaus Humann hat Anfang 1990 dazu Erinnerungen und Zeitungsartikel gesammelt und in einem anderen Band mit dem Titel »Wir sind das Geld, wie die Westdeutschen die DDR aufkaufen« veröffentlicht. Hier ein Beispiel aus der Zeit vom 9. März 1990. Es ist nicht nur der Ausverkauf an sich, der die Menschen drüben in der DDR entsetzt. Mehr noch schmerzt sie die herablassende Art, die die Bundesbürger dabei oft an den Tag legen. Ein Westehepaar zum Beispiel kam nach dem Einkauf noch einmal in den Laden, um mit einer Videokamera das Regal mit dem Einwegbedarf zu filmen. Dabei haben sie sich halb tot gelacht, dass es sowas Altmodisches noch gibt. Und mehrmals schon seien Verkäuferinnen im Laden von männlicher Westkundschaft gefragt worden, und wie viel kostest du? Ein kommerzieller Erfolg war Humanns Artikelsammlung allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob wir die erste Auflage überhaupt verkauft haben, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, die Leute waren einfach mehr beschäftigt damit, wie handeln wir das, Die wollten nicht zurückgucken und da ging es auch nicht darum, haben wir irgendwie Fehler gemacht oder ist es moralisch fragwürdig. Das hat eigentlich keinen Schwein mehr interessiert. Was ich aus den Begegnungen mit Klaus Humann und Ronald Rösler mitnehme: Geld war nicht nur Mittel zum Zweck. Es war Symbol für Freiheit, für Zukunft, für Macht. Während einige Westdeutsche nach dem Mauerfall in ein neues Abenteuer aufbrachen, war es für die meisten Ostdeutschen eine Zeit voller Zumutung. Besitzverhältnisse wurden neu verhandelt, Wertvorstellungen erschüttert und manche Biografie geriet von heute auf morgen aus den Fugen. Wenn ich so überlege, was finanzielle Ungleichheit eigentlich mit dem schlechten Verhältnis zwischen West und Ost zu tun hat, kommt mir unweigerlich eine Frage. Was ist eigentlich mit dem Solidaritätszuschlag, dem Soli? Eingeführt 1991, offiziell befristet auf ein Jahr, sollte er vor allem mehr Belastungen durch den Golfkrieg decken. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Hilfen für die neuen Bundesländer waren eine Nebenbegründung. Seine Höhe 7,5% zusätzlich auf Einkommens- und Körperschaftssteuern. Die Mehrheit der Deutschen, und zwar jene mit Westprovenienz, verstand die Steuer als einseitige Zwangsabgabe nach Osten. Denn Solidarität, so waren ja die Kräfteverhältnisse, konnten nur die Potenten gegenüber den Bedürftigen leisten. Nicole Zepter, westdeutsche Journalistin. Der Osten machte schön die Hand auf. So das westliche Narrativ, das von Anbeginn jeder Realität entbehrte. Denn der Zuschlag wurde und wird in allen deutschen Bundesländern erhoben. Doch noch heute muss in den Medien darauf hingewiesen werden, dass der Soli keine westdeutsche Exklusivabgabe ist. Aber auch bei den Ostdeutschen finde ich einen blinden Fleck. Dass zum Beispiel so eine arme Stadt wie Gelsenkirchen etliche Millionen seit 1991 in den Aufbau Ost zahlt, ist nicht vielen bekannt. Entgegen dem Versprechen wurde der Soli erst nach 2 Jahren pausiert und dann 1995 mit 5,5% wieder eingeführt. Diesmal ausschließlich als Ausgleichskasse für die Länder der ehemaligen DDR. Bis heute steht der Soli landläufig für eine Art Mitleidssteuer von Wessis für die armen Ossis. Kein Wunder, dass die langjährigen Zusatzsteuern hier wie dort nur wenige Freunde haben. Das Gift dieser Steuer versprühte sich besonders dann, wenn die Gehaltsabrechnung kam. Nicole Zepter. Nun hatten die westdeutschen BundesbürgerInnen eine exakte Zahl an der Hand, an der sie bemessen konnten, ob sich die Ostdeutschen, was Demokratisierung, Wirtschaftsleistung und Dankbarkeitswilligkeit anging, auch entsprechend wohl verhielten. Damit begann die Neiddebatte westdeutscher Prägung ein neues Niveau zu erreichen, die ihre Vollendung in den hübsch sanierten ostdeutschen Städten, den neuen Autobahnen und Brücken fand, die viel schöner waren als im Westen, wo doch das ganze Geld dafür herkam. Der Soli? Ein Gift für die damals aufkeimenden Ost-West-Beziehungen? Ich muss gestehen, so hatte ich das noch nicht gesehen. Und dann stoße ich beim Stöbern auf noch eine Überraschung. Stellt sich raus, der Soli geht noch nicht mal zwangsläufig in den Aufbau Ost. Wie jede andere Steuereinnahme auch, ist der Solidaritätszuschlag gar nicht zweckgebunden, sondern kann zum Beispiel auch ins Militär gehen. Ich habe das Gefühl, der Soli ist eine wahre Tretmine für das Verhältnis zwischen West- und Ostdeutschland. Mir wird klar, dass die Absicht, Ostdeutschland finanziell zu helfen, sicher gut gemeint war, aber dabei leider auch sehr viele Gräben aufgerissen hat. Und ich beginne zu ahnen, dass die Gleichung reicher Westen, rückständiger Osten, mit der auch ich zu weiten Teilen sozialisiert bin, vielleicht gar nicht mehr geeignet ist, um die Gräben von heute zu beschreiben. Christina van Dolverden, westdeutsche Wirtschaftswissenschaftlerin. Gerade in den ostdeutschen Ländern ist die Infrastruktur gut und ein Nachholbedarf ist kaum mehr zu begründen. Im Gegenteil, Nachholbedarf besteht heute vor allem in strukturschwachen Regionen in den alten Ländern. Allerdings haben die ostdeutschen Länder noch immer mit großen Problemen zu kämpfen. Wenn man sich Ostdeutschland kleinräumlich anschaut, dann sehen wir viele ländliche Regionen mit ihren eigenen Problemen. Die gibt es aber im Westen auch. Lars Vogel, ostdeutscher Politikwissenschaftler. Wenn wir uns verschiedene Indikatoren wie Wirtschaftsleistung, Bruttosozialprodukt, Arbeitslosenquote und so weiter anschauen, da gibt es in Westdeutschland einen bunten Flickenteppich. In Ostdeutschland fallen ein paar Leuchttürme wie Leipzig, Dresden oder Jena auf. Aber im umgebenden Land sind benachteiligte Regionen. Und die Großunternehmen, die dann auch in diese ländlichen Regionen ausstrahlen könnten, fehlen im Osten. Das ist ein markanter Unterschied. Ich verstehe gut, dass viele Ostdeutsche ihre Armut als ungerecht empfinden und auch, dass sich arme Menschen im Westen in dieser Debatte schnell übergangen fühlen. Die Gefahr ist groß, dass man Region gegeneinander ausspielt, statt Armut an sich zu bekämpfen. Am Ende aber bleibt Armut immer ein persönliches Erleben, eine individuelle Tragödie. Bei der Arbeit an dieser Serie wird mir irgendwann klar, ich bin selbst Teil dieser Geschichte. Lange habe ich allerdings gezögert, wie viel von meiner Familie ich erzählen will. Doch je mehr Menschen ich nach ihren Erfahrungen mit Ost und West frage, desto deutlicher wird, kaum jemand kennt die juristischen und privaten Folgen dieser Umbruchszeit so gut wie meine Mutter, Eve-Marie Garke. Damals war sie Rechtsanwältin in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt, und beriet zu diesen Themen unzählige MandantInnen. Also fahre ich zu ihr, zurück in die kleine Fachwerkstatt meiner Kindheit. Wir sitzen in ihrem Wohnzimmer in einem typischen DDR-Plattenbau. Auf der Couch neben uns ihre Enkelin, meine 6 Monate alte Tochter. 3 Generationen, ein Gespräch über Besitz, Umbruch, Sicherheit und über Verlust. Ja, also ich persönlich habe ja gar nicht so viel Arbeitslosigkeit jetzt von Eltern, befreundeter Kinder oder so erlebt, aber vielleicht das kann sein, dass ich das auch nicht mitbekommen habe, weil nicht so viel darüber gesprochen wurde. Also da gab es schon sehr viele Arbeitslose. Nicht umsonst musste ich so viel Prozesskostenhilfe beantragen. Und wie war das konkret bei euch damals? Wir haben gut gelebt, sag ich mal, in der Zeit, als wir Anwälte wurden. Ich kann mich da nicht beklagen. Also wir konnten von vornherein weiterarbeiten. Wir hatten nun das Glück gehabt, also ich und Arthur, noch nach BGB ausgebildet worden zu sein in der DDR, in unserer juristischen Ausbildung. Insofern brauchten wir nur einen Auffrischungskurs, was es BGB anbetraf. Da wurde eine Prüfung abgelegt. Klausuren und sowas wurde natürlich auch geschrieben. Dann versuche ich, ein schwieriges Thema anzusprechen, das vor allem mit Schmerz, vielleicht auch mit Scham in unserer Familie verbunden ist. Wann hast du dich wirtschaftlich in deinem Leben am unsichersten gefühlt? Nach der Insolvenz. Nach 96 so fing das an, bis eben zum Schluss. Meine Eltern hatten sich als jene Mutigen, von denen Wiebke Hollersen vorhin sprach, in den frühen 90ern dazu entschieden, in eine zusätzliche Immobilie zu investieren. Ich frage meine Mama, inwiefern sie für sich selbst einen Zusammenhang zwischen der Insolvenz und der Wiedervereinigung herstellt. Den einzigen Hintergrund gab es eben, dass da eine Überschätzung im Finanziellen da gewesen ist und vielleicht die Beratung der Banken ein bisschen blauäugig waren. Die erste Bank, die wir hatten, die ist davon ausgegangen, die Mieten bleiben ewig so, wie sie beim Umschwung waren, dass man da wahnsinnige Gelder hatte. Und da wurde aber überhaupt nicht daran gedacht, dass erstmal alles instand gesetzt werden musste und dass das natürlich auch teuer ist. Und dann sind die Märkte eingebrochen, die Mieten sind eingebrochen, weil keiner wirklich her wollte. Die wenigsten Investoren wollten dann in den Osten, ne? Die Insolvenz meiner Familie war eine Tragödie in mehreren Kapiteln, mitten in meiner Teenagerzeit. Die Ursachen waren sicher vielfältig, doch am Ende blieb ein kompletter Verlust. Die neue Immobilie, alle Rücklagen, die Kanzlei meiner Eltern, das Haus meiner Kindheit, alles weg. Auch gesundheitlich und psychisch waren die Belastungen für alle enorm. Meine Eltern trennten sich. Dieser Abgrund, stelle ich heute fest, hat mich tiefer erschüttert, als ich das lange wahrhaben konnte. Am meisten schmerzt er mich mit Blick auf meine Mutter. Hast du jetzt wieder ein besseres Sicherheitsgefühl und Stabilitätsgefühl, wirtschaftlich, gesellschaftlich? Naja, kann ich nicht sagen. dass ich mich jetzt sicherer fühle. Ich kriege eine geringe Rente, brauche Wohngeld. Die Ausgaben steigen schneller und massiver als die Rentenerhöhung. Aber ich komme damit aus, ich kann damit leben. Also ich sag mal, eine gewisse Sicherheit ist da, aber ich kann mir halt nicht viel leisten. Es ist hart, meine Mama so sprechen zu hören. Es ist viel Schmerz dabei und das Gefühl einer tragischen Fehlentscheidung. Dabei war sie es, die kurz nach der Wende so viele andere davor bewahrt hat, an den neuen Besitzverhältnissen zu scheitern. Und das hat so viel Dramen ausgelöst. Und das hat auch keiner wirklich kommuniziert. Es stand zwar im Gesetzblatt, dass man jetzt auch die Grundstücke kaufen kann, die man durch Nutzungsvertrag erhalten hat von der DDR. Aber keiner, der nicht Jurist war, wusste, was dahinter steckt. Und so haben viele Menschen versäumt, den Grund und Boden vor der Wende noch zu kaufen. Das wusste ich als Jurist und habe es auch publik gemacht. Da habe ich auch ganz vielen Menschen geholfen, den Grund und Boden zu kaufen, weil ich wusste, was für eine Folgen das hat. Nicht nur bei vormals enteigneten Grundstücken konnten die Besitzverhältnisse nach der Wende zum Problem werden. Generell galt in der DDR, der Boden gehört dem Staat. Die Menschen durften ihn nutzen, aber nicht besitzen. Wer es nach der Wende versäumte, diesen Boden zu kaufen, riskierte ihn an jemand anderen zu verlieren. Und mit dem Grundstück verschwand oft auch das eigene Zuhause. Mit den wirklichen tragischen Geschehnissen in manchen Familien, die da alles verloren haben und viel investiert hatten, das war schon alles sehr entmutigend. Und man hätte das im Einigungsvertrag auch anders lösen können, dass dieser Nutzungsvertrag, den die Leute zu DDR-Zeiten bekommen haben, diese Nutzungsverträge waren ja lebenslänglich gedacht. Jetzt sage ich mal, wie ein Pachtvertrag. Und das hätte man eben auch so, dass die Leute nicht völlig rausgeworfen wären. Dann hätte man eben sagen können, okay, wir machen einen Pachtvertrag daraus. Die haben das Recht, sie, also die Leute, solange sie leben, das Grundstück zu nutzen. Aber eine bessere Lösung hätte sich auf alle Fälle finden können. Aber das war nicht gewollt. Während sie von den Wirren und Abgründen nach der Wende erzählt, frage ich mich, ob sie die Gewalt dieser unberechenbaren Zeit auf ihre eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen nicht unterschätzt. Als Familienanwältin erlebte sie auch die sozialen Folgen hautnah. Die vielen Arbeitslosen, die es nach der Wende gegeben hat, ich sage mal, in die neuen Bundesländer. Das kann sich gar keiner vorstellen, wie die Menschen darunter gelitten haben. Dass sie plötzlich nicht mehr arbeiten konnten, obwohl sie arbeiten wollten. Und dann Arbeiten nur in den alten Bundesländern gekriegt hat. Und das war für viele Familien natürlich auch eine wahnsinnig große Zerreißprobe. Familien wurden auseinandergerissen, weit auseinandergerissen. Dass das viele Ursachen gesetzt haben für Scheidungen, für Entfremdung der Familien, also Mitglieder untereinander. Dass die ältere Generation Angst um ihre Kinder hatte, dass sie nicht Schritt halten können mit der Entwicklung, weil sie eben überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, dass es plötzlich anders läuft, dass die Eltern arbeitslos geworden sind und demzufolge in tiefen Abgrund gestürzt sind. Und das überträgt sich natürlich auf die Kinder. Die haben genauso viel Angst gehabt wie die Eltern. Und je weiter das fortgeschritten ist und diese soziale Ungerechtigkeit gesehen wurde, auch von den Menschen in den neuen Bundesländern, umso mehr Menschen haben sich dann gesagt, da müssen wir mal was ganz anderes ausprobieren. Obwohl ich das einen Wahnsinn finde, da auf die Nazis zuzugehen. Ja. Und was ich von der Politik unglaublich nachlässig empfunden habe, dass da nicht stärker gegen vorgegangen wurde. die Entwicklung war eigentlich abzusehen. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Andreas? Ja, erzähl. Nachdem ich jetzt mit meiner Mama gesprochen habe, wird mir, glaube ich, immer klarer, wie sehr mein Vertrauen in sichere äußere Umstände eigentlich erschüttert worden ist. Und ich glaube, ich suche auch deshalb vielleicht nach neuen Formen oder nach einer anderen Wiederbegegnung mit dem, was Zuhause und Zugehörigkeit in diesem Land bedeuten könnte. Gibt's denn bei dir bis hierher neue Erkenntnisse? Für mich ist jetzt klar, dass Ungleichheit und das Gefühl von Ungerechtigkeit einen großen Einfluss auf das Miteinander haben. Wer das allein mit der angeblich fehlenden Leistungsbereitschaft der Sozialismus-Junkies erklärt, übersieht strukturelle Probleme und lässt ein wenig den alten Besserwessi raushängen. Und das vielleicht Wichtigste, Chancenungleichheit ist seit den frühen 1990ern nicht kleiner geworden, sondern sogar leicht gestiegen. Wow, krass. Und Sophie, was machen wir als nächstes? In Teil 3 reisen wir in die Zeit von 1990 bis 1994, also in die ganz frühen Jahre nach der Wiedervereinigung. Die sind zu dämlich gewesen, die sind faul, die können nicht. Wir mussten die erst davon überzeugen, dass wir auch mit Messer und Gabel essen. So hat das damals nämlich geheißen. Das heißt, in die Zeit, in der es auf dem Papier die deutsche Einheit gab, die Unterschiede zwischen Ost und West in der Realität aber nie extremer waren. Als Missverständnisse, Vorwürfe, Kränkungen, gegenseitiges Unverständnis, als das alles zusammenkam und es gleichzeitig jede Menge praktischer Probleme zu lösen gab. Also was halt anders war, sie haben wirklich eine viel größere Bereitschaft gehabt, Direktiven umzusetzen. Und das ging mir manchmal richtig auf den Wecker, also diese Gehorsamsbereitschaft. Und so wenig eigenes Rückgrat, das hat irgendwie was Unwürdiges. Ja, es gibt diese Szene, da steht er in der Leipziger Straße am Fenster im 11. Stock und will sich rausstürzen und ich halt ihn fest und sage, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Ich glaube, da war er auch kein Einzelfall. Es haben sich einige umgebracht, die sozusagen ihr Leben als wertlos und entwertet empfunden haben und so ging es meinem Vater sicher auch. In dieser Zeit entschied sich, wie viel von dieser neuen Einheit wirklich zusammenwachsen konnte. Denn auch im Westen war es eine Zeit des Übergangs. Die Bonner Republik ging zu Ende, auch wenn es nach außen nur der Umzug der Regierung war. Und an den westdeutschen Küchentischen wurde heiß diskutiert, was die Wiedervereinigung wohl kosten würde. Ich habe es ja gerade schon alleine innerhalb meiner Familie geschildert, man auch immer gleich hat, so was kostet das denn und was für Nachteile bringt das? Oh Gott, und dann kommen die jetzt auch alle in die Rente und dann müssen wir doch den Solidaritätszuschlag zahlen und ist das überhaupt gerecht und haben die jetzt auch genug dafür getan? Und das schwingt halt trotzdem immer mit, obwohl im persönlichen Schicksal es sicherlich ja auch Glücksmomente sind, aber das macht einen halt als Volk nicht glücklich. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Zwei Uhr, die Nachrichten. Nach der teilweisen Zustimmung der militant-islamistischen Hamas zum Gaza-Friedensplan von US-Präsident Trump hat sich auch Bundeskanzler Merz vorsichtig optimistisch geäußert. Frieden in dem Küstenstreifen und die Befreiung der Geiseln seien in greifbare Nähe gerückt, schrieb Merz auf X. Er betonte, dass die Kämpfe umgehend enden und die Geiseln freikommen müssten. Die Bundesregierung unterstütze nachdrücklich den Aufruf von US-Präsident Trump an beide Seiten, fuhr Merz fort. Deutschland werde sich weiter einbringen. Ähnlich wie Merz äußerte sich auch Frankreichs Präsident Macron. UNO-Generalsekretär Guterres rief alle Parteien auf, die Chance für ein Ende des Kriegs zu nutzen. Die Hamas hatte zuvor mitgeteilt, sie sei zur Freilassung aller Geiseln bereit. Zudem wolle sie die sterblichen Überreste toter Geiseln an Israel übergeben, wie in dem US-Plan vorgeschlagen. Ihrer ebenfalls vorgesehenen Entwaffnung stimmte die Hamas bisher jedoch nicht ausdrücklich zu. Wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten, sieht die Hamas bei einigen Punkten noch Beratungsbedarf in den eigenen Reihen. Die Bundespolizei hat die erneuten Drohnensichtungen über dem Flughafen München bestätigt. Die Drohnen seien gestern kurz vor 23 Uhr im Bereich der Nord- und der Südbahn gesehen worden, teilte ein Sprecher mit. Wegen der zunächst unbestätigten Sichtungen hatte der Flughafen den Betrieb am späten Abend eingestellt. Nachts gilt in München ein Flugverbot. Ab 5 Uhr soll der Betrieb planmäßig wieder aufgenommen werden. Tausende Menschen müssen die Nacht in den Terminals verbringen. Dem Flughafenbetreiber zufolge wurden am Abend 23 ankommende Maschinen umgeleitet. 12 weitere Flüge nach München wurden annulliert. 46 geplante Starts hätten nicht stattfinden können, sagte der Sprecher. Davon seien 6.500 Passagiere betroffen. Reisende sollen sich an ihre Airline wenden, um zu erfahren, ob der Flug womöglich heute nachgeholt wird. Drohnen unbekannter Herkunft hatten bereits am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen empfindlich gestört. In Tschechien wird heute weiter gewählt. Seit gestern laufen in dem Land Parlamentswahlen. Die Wahllokale öffnen nach der nächtlichen Unterbrechung um 8 Uhr und schließen um 14 Uhr. Danach beginnt die Auszählung. Umfragen sahen zuletzt die rechtsgerichtete Partei von Ex-Regierungschef Babiš Ano vorn. Sie fordert unter anderem ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Zweitstärkste Kraft wird aller Voraussicht nach mit einigem Abstand das liberal-konservative Bündnis Spolu von Regierungschef Fiala. Der US-Rap-Musiker Sean Combs ist zu einer Haftstrafe von 4 Jahren und 2 Monaten verurteilt worden. Dies gab der zuständige Richter in New York bekannt. Combs war in dem Prozess wegen Sexualstraftaten in 2 von 5 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Verurteilt wurde er unter anderem wegen Nötigung zur Prostitution. Der Musiker, der unter dem Namen P. Diddy in den 1990ern weltweit Erfolge feierte, hatte vor Gericht alle Vorwürfe zurückgewiesen. In Indonesien sind nach dem Einsturz eines Schulgebäudes am vergangenen Montag weitere Leichen geborgen worden. Damit stieg die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 14, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Rund 50 Kinder und Jugendliche der Internatsschule in Sidoarjo auf der Insel Java werden demnach weiterhin vermisst. Da es kaum Hoffnung auf Überlebende gibt, werden die Trümmer mittlerweile mit schwerem Gerät beiseite geschafft. Nach Angaben der Behörden wollte die Schule ihr Gebäude unerlaubt um 2 Stockwerke erweitern. Das Fundament habe dem Gewicht nicht standgehalten. In der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln bei der TSG Hoffenheim mit 1:0 gewonnen. Den Siegtreffer erzielte Said El Mala in der 16. Spielminute. Das Wetter: in der Nacht in der Osthälfte zunächst wenig, später zunehmende Bewölkung. Von Westen bis in die Mitte Regen. Tiefstwerte plus 12 bis minus 2 Grad. Im Westen in Hochlagen sowie an der See stürmisch. Am Tag viele Wolken und von Nordwesten nach Südosten ziehender Regen. 11 bis 21 Grad an der See und im Bergland teils schwerer Sturm. Die weiteren Aussichten: am Sonntag erneut viele Wolken und schauerartiger Regen. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die dritte und letzte Stunde von Das glücklichste Volk der Welt. Eine lange Nacht über Fremdheit und Nähe zwischen Ost- und Westdeutschland. Eine Sendung von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westfalen. Du, Sophie? Ja? Hattest du eigentlich einen Vorurteil über Westdeutschland? Ja. Ich habe geglaubt, dass ich Westdeutschland gut kenne und dass mir hier eigentlich alles vertraut sein müsste. Spannend. Und? War nicht so? Jein. Als ich nach Köln gezogen bin, erinnere ich mich an einen Moment, wo ich von mir selber einfach extrem irritiert war, weil ich auf so einer ganz persönlichen Ebene total gefremdelt habe. Mit der Architektur, mit dem Sprachduktus, mit Verhalten von Menschen, Gestik, sowas halt. Das ist wie frisch verliebt sein irgendwie. Der Anfang ist immer voller Euphorie und irgendwann sieht man halt die Tatsachen. Und ich glaube, so ähnlich kann man das auch mit der deutschen Wiedervereinigung sehen. Das glücklichste Volk der Welt. Also das ist ja einem Westdeutschen nie peinlich, wenn er was über den Osten nicht weiß. Das habe ich noch nie erlebt. Von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westfalen. Genauso wie die Euphorie der Einigung eben innerhalb kürzester Zeit umschlug in Frust und Abwehr und dem Aufreißen neuer Gräben. So, und woran liegt das denn? Die ganzen DDR, naja, die sind zu dämlich gewesen, die sind faul, die können nicht. Wir mussten die erst davon überzeugen, dass wir auch mit Messer und Gabel essen. So hat das damals nämlich geheißen. Episode 3: Die mit dem Spalt in der Mitte. In dieser Serie sprechen Andreas und ich über Ost- und Westdeutschland und darüber, was uns auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung noch trennt. In Folge 3 kreisen wir um die Jahre 1990 bis 1994. Nach der Euphorie des Mauerfalls und der Einheit kam vor allem im Osten die harte Katerstimmung. Fast jeden Morgen war wieder irgendwas anders als noch am Tag zuvor. Im Westen dagegen Staunen, manchmal Stirnrunzeln über die Eigenheiten der Brüder und Schwestern aus dem Osten und dann doch schnell wieder zurück in den Alltag. Zwei Systeme, unterschiedliche soziale Prägungen prallen nach 40 Jahren Trennung ungebremst aufeinander. Die Wucht dieser Transformation wurde im Westen oft kaum wahrgenommen. In dieser Folge blicken wir auf diese Crash-Jahre und darauf, wie verschiedene Generationen im Osten wie im Westen sie erlebt haben. Um die Zeit des Umbruchs nach der Wiedervereinigung besser zu verstehen, blättere ich noch einmal im Sammelband »Denke ich an Deutschland«. Und dort stoße ich auf einen Text mit dem Titel »Auf dem Weg zu europäischen Deutschen«. Verfasst von Egon Winkelmann, ehemals im diplomatischen Dienst der DDR, 1990 in Berlin lebend. Tag und Nacht kreisen meine Gedanken um meinen Teil Schuld, denn ich habe die DDR seit 1962 auf internationalem Parkett vertreten. Von 1981 bis 1987 als Botschafter in der UdSSR. Ich habe die DDR verteidigt und war doch nur Werkzeug in den Händen einiger weniger, wie ich mit Bitterkeit erkennen musste. Als ich das lese, bin ich sofort gepackt. Denn ich ahne, wie radikal dieser Umbruch für jemanden gewesen sein muss, der einst ein so hohes Amt in der DDR bekleidet hat. Heute muss ich feststellen, dass ich aus Unkenntnis manches verteidigt habe, was sich als wertlos erwies. Diesen Schock zu überwinden, dazu sollen auch diese Zeilen dienen. Als Ruheständler bin ich dabei, mir alles von der Seele zu schreiben, was ich in den 40 Jahren meines bewussten Lebens empfunden habe. Fehlverhalten aufzurechnen, mit mir und der Welt ins Reine zu kommen. Ich habe direkt so viele Fragen, was für ein spannender Gesprächspartner das wäre. Doch eine kurze Recherche zeigt, Egon Winkelmann ist 2015 verstorben. Aber in seinem Text spricht er auch von Kindern und Enkeln. Und tatsächlich stoße ich auf einer Social-Media-Plattform auf den politischen Kommentar eines Berliner Baumarktinhabers namens Winkelmann. Ich schreibe ihn an und es stellt sich heraus, Jens ist einer der drei Söhne von Egon Winkelmann. Wir treffen uns in seiner Wohnung in Berlin. 1990 war Jens Anfang 30, hochqualifiziert, ehrgeizig und selbst schon auf dem Weg in den diplomatischen Dienst. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt auf dieses Gespräch. Würdest du dich bitte einmal vorstellen? Ja, also ich bin der Jens Winkelmann. Geboren bin ich in Berlin in der Charité. Einen Tag nach Nikolaus am 7. Dezember 1958. Und in Berlin aufgewachsen und als Kindergartenkind nach Nordkorea gekommen. Dann in Moskau in der Sowjetunion noch eingeschult worden. Dann in Berlin wieder in die Schule gekommen, in die dritte Klasse. Und habe dann ab der sechsten Klasse angefangen, ordentlich zu lernen, sodass ich Abitur machen durfte. Und jetzt musst du mir, glaube ich, einfach nochmal biografisch ein bisschen was erzählen. Was ist passiert, damit du diese Diplomatenlaufbahn eingeschlagen hast? Na, das Studium, also der Abschluss nennt sich Diplom, Staatswissenschaftler, Fachrichtung, Außenpolitik. Wir sind halt dazu ausgebildet worden, an die Botschaften zu gehen. Das, was mein Vater zu der Zeit gemacht hat. Jens erzählt mir, dass er sich nach dem Studium zunächst gegen eine Karriere im Außenministerium entschieden hat. Da habe ja schon sein Vater gearbeitet. Stattdessen wählt er den Weg in die Sportpolitik. 1989 ist er Mitarbeiter in der internationalen Abteilung des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR und dort zuständig für die bilateralen Sportbeziehungen mit Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Das bringt ihm einige Privilegien ein, wirft bei mir aber auch Fragen auf. Spannende Sache. Bin in Nordeuropa rumgekommen, durfte reisen ohne Zweitjob. Ohne Zweitjob? Meinst du ohne Stasi-Auftrag? Genau. Weil ganz viele Leute fragen heute, wenn man in diesem Job gearbeitet hat, das kann nicht ohne gegangen sein, aber es konnte doch gehen. Also nicht nur, weil man nicht an mich herangetreten ist, das hat man schon versucht, aber ich habe es nicht gewollt. Und habe gesagt, gut, wenn das die Bedingung ist, dann mache ich das auch nicht. Dann mache ich auch diesen Job nicht. Und viele denken, es hätte nie so funktionieren können. Aber ich kenne es aus anderen Biografien, dass es durchaus auch so ist. Man musste Dinge nicht tun, die man nicht wollte. Es hätte vielleicht Konsequenzen für die Karriere gehabt, das kann sein. Aber die Karriere war 1989 zu Ende und 90 und die Frage hat sich gar nicht gestellt mehr. Das Aufeinanderprallen der beiden Systeme in den frühen 90ern ist in Jens' Familie mit Händen zu greifen. Am deutlichsten bei ihm und seinem Vater. Was eben noch eine anerkannte Karriere war, hochqualifiziert und sicher, wurde durch den Umbruch nicht nur wertlos, es geriet auch in Misskredit. Nähe zum Staat bedeutete plötzlich Verdacht und Vorwurf, Handlanger, vielleicht sogar Mittäter im DDR-System gewesen zu sein. Ich möchte gern wissen, wie Jens das alles erlebt hat. Die Macht entglitt langsam und man stand daneben, ne, und hat das beobachtet. Ne. Aber das einschneidendste Erlebnis war der 9. November natürlich. Wir haben Radio gehört, dann öffnete die Mauer sich Bornholmer Straße, dann Friedrichstraße. Bin ich hingegangen. Aber mir war klar, dass jetzt etwas völlig Neues passiert, wenn die Grenze offen ist. Und am nächsten Tag bin ich in einen Bundesvorstand gegangen und es war niemand da. Es klingelt auch kein Telefon mehr. Das heißt, das war mein letzter Arbeitstag. Und dann warst du quasi am 9. November arbeitslos. Dem Text, den denke ich an Deutschland nachzuurteilen, muss es für Jens Vater, Egon Winkelmann, aber noch drastischer gewesen sein. Wenn ich jetzt an seinen Text denke, da ist ja auch sehr viel Zweifel drin zu lesen und Selbstkritik. Eine Verlorenheit kann man darin spüren in der Zeit. Also dieses große Infragestellen des gesamten Lebens, was er bis dahin ja gelebt hat. Wie würdest du ihn beschreiben in dieser Zeit? Wie hast du ihn erlebt? Ja, es gibt diese Szene, da steht er an der Leipziger Straße am Fenster im 11. Stock und will sich rausstürzen und ich halte ihn fest und sage, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Die Familie ist da. Ich glaube, da war er auch kein Einzelfall. Es haben sich einige umgebracht, die sozusagen ihr Leben als wertlos und entwertet empfunden haben. Und so ging es meinem Vater sicher auch, klar. Auf eine Weise habe das Leben Jens auf Null gesetzt, erzählt er mir. Hart sei das gewesen. Aber darin habe auch eine seltsame Art der Rettung gelegen. So konstruktiv konnte das nicht jeder sehen. Aber es gelang nicht allen. Mein ältester Bruder ist daran zugrunde gegangen. Ne? Der war eben Ingenieur und hat gesagt, unter seiner Qualifikation findet er keine Arbeit. Und die Arbeit fand man damals nicht, Anfang der 90er Jahre. Und der ist eben daran kaputt gegangen. Ne? Den habe ich versucht, drüber zu ziehen. Aber es ist mir nicht gelungen. Er ist dann 96 gestorben, mit 44. Er hat sich totgesoffen. Pflege heute noch sein Grab. Wie bist du mit diesen Belastungen umgegangen? Ich sage immer, also ich habe so 98 angefangen, meine Ängste zu verlieren, die Existenzängste. Also bis dahin waren die immer präsent, die haben sich auch getrieben. Allerdings auch problematisch für die Gesundheit. Ne? Denn wenn du unter Druck gesetzt wirst, flüchtest du in Alkohol, Frauen, Disco, Party. Das heißt, das auch ein bisschen zu verdrängen. Und ab 98 kam so langsam die Gewissheit, dass es eigentlich immer irgendwie weitergeht. Und das hat dann auch ein bisschen dich selber wieder ein bisschen ruhiger gemacht. Und was würdest du sagen, gibt es bisher ein Lebensresümee? Ich habe zwei Leben. Bei mir teilt sich das ja genau. Ne? Ich bin jetzt ein bisschen über 60, Hälfte DDR, Hälfte Bundesrepublik. Und wenn mich jetzt jemand fragt, sage ich, beide sind genau auf Augenhöhe. Ich habe eine tolle Kindheit gehabt, eine glückliche Jugend, unbeschwerte Kinder- und Jugendzeit. Und ich konnte nach 90 nochmal durchstarten, ohne Karriere zu machen. Ich habe nur eine eigene Firma gegründet und habe die ganzen 90er Jahre eigentlich nur mit der Westberliner Diaspora zusammengearbeitet. Ich habe immer zu den Libanesen gesagt, na weißt du, ihr seid seit 78 Bundesbürger, ich bin jetzt seit 90. Wir sind beide zweite Klasse. Aber es macht uns nichts. Uns geht's gut. Für mich erzählt Jens Biografie, die Bruchlinien verliefen nicht nur zwischen Ost und West, sondern mitten durch die ostdeutsche Gesellschaft. Und im Westen? Als nächstes spreche ich mit zwei Menschen, die sich damals aus der BRD auf den Weg in den Osten machten und die Umbrüche aus nächster Nähe beobachtet haben. Wessis und Ossis. Die mentalen Gräben scheinen bis heute tief, die innere Mauer hoch. Vor den Landtagswahlen 2024 kommentiert der Spiegel: Die Bewohner der Bundesländer Thüringen, Brandenburg und Sachsen haben im September bei den Landtagswahlen die große Chance, ihren Ruf endgültig zu ruinieren. Die Forderung nach den Wahlen des Journalisten Markus Benzmann von Korrektiv stößt mir besonders krass auf. Dann sollten wir lieber über eine Trennung nachdenken. Es kann nicht sein, dass eine Mehrheit der ehemaligen DDR-Bürger, die nur ein Sechstel der Gesamtbevölkerung stellen, mit der Westbindung das Erfolgsmodell der Bundesrepublik zerstören. Wohin ist die anfängliche Euphorie verflogen? Was wurde aus dem glücklichsten Volk der Welt? Ein Blick in die Forschung zeigt, die gegenseitigen Vorurteile, die auch mir persönlich sehr geläufig sind, vom ewigen Jammer-Ossi, vom blasierten Besser-Wessi, ihre Ursprünge haben sie direkt in der Nachwendezeit. Ich begebe mich auf die Suche nach dem Ursprung der abwertenden Bezeichnung Jammer-Ossi. Nach der Währungsunion 1990 war die Einheit ein zweiter Schock für die Wirtschaft Ostdeutschlands. Philipp Theer, westdeutsch-österreichischer Soziologe. Aufgrund der damit verbundenen Osterweiterung der Europäischen Gemeinschaft war die ostdeutsche Wirtschaft nicht nur der Konkurrenz aus Westdeutschland, sondern aus ganz Westeuropa schutzlos ausgesetzt, weil von heute auf morgen alle Handelsschranken fielen. Die ostdeutsche Industrieproduktion sank bis Mitte der 90er Jahre auf 27% des Niveaus von 1988. Kein anderes postkommunistisches Land, nicht einmal das im Krieg befindliche ehemalige Jugoslawien, erlebte einen derart drastischen Rückgang. Während die Arbeitslosigkeit im Westen auf ein Rekordtief sinkt, explodiert sie im Osten. Ein Jahr nach der Einheit sind offiziell 1 Million Ostdeutsche als arbeitslos gemeldet. Knapp 2,5 Millionen ostdeutsche Arbeiter tauchen wegen Kurzarbeit, Frührente, Umschulung oder ABM-Maßnahme nicht in der Statistik auf. Von den im Jahr 1989 Erwerbstätigen arbeiten 4 Jahre später rund 2/3 der Ostdeutschen nicht mehr in ihrem ursprünglichen Beruf. Bei Menschen auf höheren Positionen sind es sogar 90%. Besonders betroffen von der Transformation sind Frauen und ältere Menschen. 98% der Frauen und Männer über 55 Jahre werden aus ihrem Arbeitsalltag direkt in den Vorruhestand geschickt. Die ABM und Umschulungsmaßnahmen betrafen Hunderttausende. Hoffnungen auf eine spätere Arbeitsplatzvermittlung wurden genährt. Für kaum 10% erfüllten sie sich. Ilko Sascha Kowalczuk, ostdeutscher Historiker. Zur Arbeitslosigkeit kamen vielfache sinnlose Schulungsmaßnahmen hinzu. Der neue Staat trat seinen neuen Bürgern millionenfach als sinnlose Steuerungs- und Regelungsinstanz gegenüber, die das Nichts verwaltete. Er wurde als Feind wahrgenommen. Arbeitslosigkeit ist bis zum Mauerfall ein Thema, das die Ostdeutschen nur aus dem Westfernsehen kennen. Mit der hereinbrechenden Arbeitslosigkeit wird ihnen eine Gewissheit genommen, auf die viele ihr Leben gegründet haben. Arbeitslosigkeit wurde binnen kürzester Zeit zum ostdeutschen Kollektivschicksal, wobei die Folgen weit über den Kreis der unmittelbar Betroffenen hinausgingen. Steffen Mau, ostdeutscher Soziologe. Die im Westen nicht unumstrittene Eingliederung der ehemaligen DDR-Bürger in die bundesdeutschen Sozialsysteme war das Palliativ, um den Schmerz des Absturzes einigermaßen zu lindern. Der Schriftsteller Martin Groß, der 1990 ein Jahr in den neuen Bundesländern lebt und darüber eine Art Tagebuch veröffentlicht, enthüllt einen besonders bitteren Aspekt der Arbeitslosigkeit. Es ist ja nicht einfach nur das Geld, das fehlt. Das Absurde ist doch eher, dass derzeit Leute arbeitslos werden, die jahrzehntelang von der Marktwirtschaft geträumt haben. Die Marktwirtschaft war ihr bestes Argument, ihre Lebensutopie. Jetzt ist sie hier und kann einen nicht brauchen. Das Ideal, das du immer verehrt hast, herbeigesehnt hast, jetzt, wo es realisiert ist, verschmäht es dich. Das ist ja wie ein großes Missverständnis in der Liebe. Wie existenzbedrohend der Schmerz im Osten ist, sagen mir 2 Zahlen. Die Lebenserwartung der über 65-jährigen Ostdeutschen sinkt um ein ganzes Jahr. Und 1994 reduziert sich die Geburtenrate in der Ex-DDR auf 0,77 Kinder pro Frau. Noch nie wurde weltweit eine so niedrige Geburtenquote registriert. Die Transformation in Ostdeutschland war so hart und schnell und radikal wie in keinem anderen postkommunistischen Gebiet. Ilko Sascha Kowalczuk. Zugleich war die sozial-materielle Landung so weich und süß wie in keinem anderen postkommunistischen Gebiet. Die harten Bruchstellen waren immer kultureller, nur im geringeren Maße sozial-materieller Art. Viele Ostdeutsche beklagten, dass sie eine Sozialhilfe ja gehabt hätten, sie ihnen aber nach 1990 genommen worden sei. Der Jammer-Ossi war geboren. Ich kann erahnen, wie groß die Belastung gewesen sein muss, von heute auf morgen von Grund auf alles neu lernen zu müssen. Die ganze Bürokratie. Steuererklärungen, Arbeitsrecht, Bewerbung, die komplizierten Sozialversicherungssysteme, Tarifverträge, Kündigungsschutz und so weiter und so weiter. Zugleich aber fanden sich nicht wenige, die ihren Weg in der völlig neuen Lebensumwelt zu gehen versuchten, in einer Sackgasse wieder. So manche berufliche Fähigkeit, die früher gefragt war, zählte plötzlich wenig oder gar nicht mehr. Auch solche deprimierenden Erfahrungen sind Teil unserer Geschichte. Wir dürfen sie nicht ignorieren oder vergessen. Schon allein aus Respekt vor persönlichen Biografien. Aber auch deshalb nicht, weil die Gestaltung der Einheit unseres Landes ja kein abgeschlossener Prozess ist. Das sind nachdenkliche Worte von Angela Merkel zum Anlass des Jahrestags der Einheit 2021. Fest steht, bis heute gelingt es vielen Ostdeutschen nicht, erlebte Kränkungen zu überwinden, ganz gleich, ob reale oder nur vermeintliche. Das zeigt eine Studie. An diesen Protesten der frühen 90er Jahre haben zwar insgesamt weniger Menschen teilgenommen, die friedliche Revolution ist bezogen auf die teilnehmenden Menschen ein in der Geschichte der Aufstände absolut singuläres Ereignis. Jana Hensel, ostdeutsche Journalistin. Rechnet man aber die Zahlen absolut zusammen, stehen den 222 Protesten der Friedlichen Revolution 1030 Proteste der vier folgenden Jahre gegenüber. Man muss sich also den Osten in jenen Jahren als ein in Aufruhr befindliches Land vorstellen. Haben wir je daran erinnert? Ist diese Erfahrung je in irgendeinem Geschichtsbuch erwähnt worden? So viel zum Jammer-Ossi. Und wie steht's um den Besser-Wessi? Übrigens, Wort des Jahres 1991. Wenn ich die westdeutsche Perspektive auf die frühen 90er einbeziehe, dann fällt mir auf, für die meisten Westdeutschen war dieser Umbruch einfach nicht so extrem. Spannend aber werden ihre Stimmen für mich dort, wo sie sich wirklich ins Osterleben hineinbegeben haben, durch Arbeit, Beziehungen, Neugier. Und wo sie den Clash der beiden Systeme ganz persönlich gespürt haben. Ein Beispiel dafür ist der westdeutsche Journalist und Autor Martin Groß, der im Januar 1990, damals 37 Jahre alt, ein Jahr zu seiner Verwandtschaft nach Dresden zog, um den Umbruch vor Ort zu beobachten. Für die Taz schrieb er Artikel darüber, aus denen später sein Buch »Das letzte Jahr« entstand. Heute wohnt er in der Nähe von Uelzen in Niedersachsen. Dort haben wir über diese Zeit gesprochen. Der Hauptaspekt war schon, die Verwandtschaft dann mal auf ihrer Seite kennenzulernen und die Leute, über die man nur gehört hat, weil sie nie in den Westen kommen können, dann auch mal wirklich zu erleben. Ja, losgefahren sind wir eigentlich nur mit der Erwartung, jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn ein demokratischer Umschwung kommt, wenn was völlig Neues geschaffen wird. Ja, die Vorstellung friedliche Revolution, also der Staat ist erstmal am Zusammenbrechen, das möchte ich doch mal wirklich konkret sehen. Wie sieht es aus? Wie setzt sich das, was man immer als demokratischer Aufbruch und so weiter gehört hat, wie realisiert sich das dann in der Wirklichkeit? Er kommt aus Neugier und mit der Hoffnung auf Erkenntnisse. Denn am westdeutschen Modell hat er selbst viel zu kritisieren. Aber er beobachtet keinen Aufbruch. Die stärksten Erinnerungen sind im Prinzip im Gegensatz zu meinen Erwartungen nicht irgendein Aufbruch, sondern eher eine Lähmung, ein Abwarten, auch sehr schnell die Umkehrung von Frage und Antwort. Der eigentliche Bruch geschah im vergangenen Herbst. Das war schon alles. Was danach kam, war keine Umwälzung. Es war das Warten auf den Westen. In dieser Vorbereitung sitzt bereits die neue Macht. Nicht persönlich oder konkret, sondern lediglich hypothetisch. Im Westen würde man es so und so machen, heißt es jetzt überall. Man hat der Macht, die noch gar nicht eingezogen ist, schon einmal den Thron bereitet. Was ich hier erfahre, ist nicht die Lücke zwischen zwei Gesetzen und nicht die Anarchie. Es ist die Wirksamkeit eines imaginär besetzten Throns. Aber auch seine Rolle vor Ort wird zunehmend schwieriger. Er warnt und kritisiert das westdeutsche System, während seine ostdeutschen Verwandten um Halt kämpfen und positiv bleiben wollen. Einerseits ist er Beobachter, andererseits selbst Teil einer ostdeutschen Familie, in der innerhalb weniger Monate die Hälfte ihrer Arbeit verliert. Das war von Anfang an ausgesprochen beklemmend. Jetzt auf der persönlichen Ebene, weil ich war ja der miese Peter. Und irgendwie eigentlich ist traurig, dass ich recht gehabt habe, dass meine Vorstellung so war. Aber der Graben war aufgebrochen, weil sie natürlich wussten, ich habe ihr Elend mir angeguckt, habe viel mitgeschrieben, habe daran noch verdient an den Reportagen, bin wieder weg und sie sitzen jetzt hier in der Arbeitslosigkeit. Das war ganz, ganz, ganz beklemmend. Wie radikal das war, das ganze System komplett mit Steuerformularen und mit Krankenversicherungsformularen und allem Kram, das war schon deprimierend. Dass irgendetwas, was begonnen hat mit, was sich damals nannte, demokratischer Aufbruch, wir machen mal ein bisschen was anderes, wie sehr das erstickt ist und wie sehr es die Leute erstickt hat. Ja? Ich muss mich korrigieren. Auch Martin Groß hat damals etwas verloren. Verloren ging die Vorstellung, dass in Deutschland eine andere, vielleicht gerechtere soziale Ordnung entstehen könnte, jenseits von BRD und DDR. Schade. Wenn ich diese Leute sehe, wie sich alles für sie ändert, denke ich, warum nur für sie? Warum haben nicht auch wir die Chance, noch einmal alles zu ändern? Das Abenteuer einmal zu erfahren, dass man alles auch ganz anders machen könnte. Aber wie es scheint, begegnet mir nur noch das Leben, das ich bereits kenne. In Denk ich an Deutschland lese ich außerdem noch den Text von Peter Lassau mit dem Titel Gesellschaftskunde. Darin beschreibt er eine Schulstunde am 10. November 1989. Festgehalten darin ein Moment, in dem die durch den Mauerfall ausgelöste Unsicherheit sich auch im Westen zeigt. Müssen die Ausländer jetzt Deutschland verlassen? Fragt ein türkisches Mädchen am Tag nach der Maueröffnung. Die Klasse diskutiert. Ich halte mich zurück, verfolge den Verlauf. Ein Drittel der Schüler haben türkische Staatsangehörigkeit. Ich befürchte das Schlimmste. Erleichtert stelle ich fest, dass sie sich schnell einigen. 1990 ist Peter Lassau 44 Jahre alt und Lehrer an einer sehr multikulturellen Westberliner Gesamtschule, an der es sonst üblicherweise zu Reibereien zwischen biodeutschen Schülern, wie Lassau sie ironisch bezeichnet, und Kindern mit Zuwanderungsgeschichte kommt. Nach dem Mauerfall aber sind sich bei aller Unterschiedlichkeit die Schüler seiner 10. Klasse überraschend einig. Die Klasse war da geschlossen der Meinung, das ginge nicht. Und es war nicht selbstverständlich. Wir treffen uns an einem Sommertag in den Vereinsräumen der Geschichtswerkstatt in Berlin-Schöneberg. Seit seiner Pensionierung engagiert sich Peter Lassau hier ehrenamtlich. Der Verein erforscht vor allem die NS-Geschichte der Stadt, organisiert Ausstellungen, Bootsfahrten und gibt Bücher heraus. Können Sie sich erklären, woher diese Ängste kamen, dass man jetzt irgendwie dachte, wir müssen irgendwie gehen, weil die Mauer fällt? Naja, Vorbehalte gegen Fremde gab es ja vorher auch. Das war ja nichts Neues. Es gab also ständig auch Reibereien, auch in der Schule. Das war oft ein Thema. Und man, das ist vielschichtig, was da alles abläuft, wovon die Kinder oder Jugendlichen beeinflusst werden. Sodass es also nicht aus heiterem Himmel kam, diese Ängste. Wie lange wird die Solidarität meiner Schüler halten? Der Strom der Übersiedler reißt nicht ab. Was sollen denn die ganzen Ausländer hier? Höre ich einen jungen DDR-Übersiedler in einem SFB-Bericht. Die Türken und Polen müssen hier raus. So einfach ist es. So sägt es. Rassismus auf dem Vormarsch. 1989-90 beobachtet er immer häufiger aufkeimenden Nationalismus und Rassismus. Dieses Thema beschäftigt ihn bis heute. Im Zuge einer Gebietsreform werden seiner Westberliner Multikulti-Schule nach der Wiedervereinigung 2 Ostberliner Schulklassen zugeteilt. Wir haben die auch nicht aufgelöst. Also die blieben erhalten. War sozusagen ein Block innerhalb dieser Schule. Und das war schon ein spannender Prozess. Also die waren halt schon stramm, ja, würde man heute sagen, stramm rechts eigentlich. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, woher das kam? Ja, ich denke, das ist ein Prozess, der allmählich vonstatten geht. Also die hatten wenig Kontakt zu Fremden, Leute mit Migrationshintergrund. Das war halt hier schon völlig anders. Die haben sich von der Grundschule an in Schülerverbänden wiedergefunden und mussten lernen, miteinander klarzukommen. Das ging ja auch nicht reibungslos. Und dieser Prozess, der hat denen gefehlt. Und dann dazu noch die Wende. Das ist eine Überforderung, also zu viel fremd auf einmal verkraftet der Mensch offenbar nicht so einfach. Dann, in den frühen 90er Jahren, wird er zum neu gegründeten Pädagogischen Landesinstitut Brandenburg abgeordnet und damit beauftragt, ostdeutsche Lehrerkollegien mit dem westdeutschen Schulsystem vertraut zu machen. Wie haben Sie die Kompetenz der Lehrer eingeschätzt? Also was halt anders war, sie haben wirklich eine viel größere Bereitschaft gehabt, Direktiven umzusetzen. Wenn der Schulleiter was sagt, dann ist das ein Gesetz, dann ducken sie. Und die zuckten alle ihre Stifte, dachte sie, sie wollen jetzt wissen, hier sind die neuen Herren, was müssen wir jetzt machen? Und das ging mir manchmal richtig auf den Wecker, also diese Gehorsamsbereitschaft. Und so wenig eigenes Rückgrat, so wenig Konfliktbereitschaft. Die hatten eher Angst, sie werden denunziert. So kam mir das vor. Lieber nichts sagen. Das hat irgendwie was Unwürdiges. Ich war jedenfalls eigentlich entsetzt. Haben Sie mit was anderem gerechnet? Also oder vielleicht. Mit mehr Offenheit, ja. Der Blick aus westdeutscher Perspektive war sehr aufschlussreich für mich. Lange kannte ich nur das Klischee, bei uns hat sich ja nichts verändert. Was ja auch bedeutet, das alles hat bei uns im Westen keinen großen Eindruck hinterlassen. Für mich war das immer mit einem Fragezeichen versehen. In den Gesprächen mit Peter Lasser und Martin Groß habe ich den Eindruck gewonnen, auch für sie war der Clash der beiden Mentalitäten, Ost und West, durchaus radikal und auch ernüchternd. Diese Perspektive habe ich selbst so konkret vielleicht noch nie eingenommen. Besonders stark wirkt sie natürlich in der Generation, die das damals bewusst erlebt hat. Aber ich frage mich, wie weit reichen diese Effekte? Und welche Rolle spielen sie zum Beispiel noch in meiner eigenen Generation? Ich habe die Herkunft des Jammer-Ossis jetzt besser verstanden. Aber wie war es umgekehrt? Wie haben die Menschen dort im Osten damals uns, die Wessis, wahrgenommen? Und wie tun sie es vielleicht bis heute? Bei Ilko Sascha Kowalczuk stolpere ich über ein Wort. Die Elitenrekrutierung ist eines der kompliziertesten und nachhaltigsten Kapitel im Transformationsprozess. Der Osten war auf diese Elite dringend angewiesen. Ohne ihr Engagement war der Neuaufbau undenkbar. Und zugleich stellte sie eines der größten Probleme dar. Elitenrekrutierung, das ist mir neu. Der Begriff bezeichnet die Strategie, bei der Menschen aus dem Westen die Elite im Osten ersetzen. Leitungspositionen in Politik, Verwaltung, Justiz, Polizei, Universität und Wirtschaft, um nur einige Bereiche zu nennen. In der öffentlichen Verwaltung pendeln in den Jahren zwischen 1990 und 1994 ca. 35.000 Westdeutsche zeitweilig oder dauerhaft in die neuen Länder, während der Anteil von ostdeutschen Spitzenbeamten auf Landes- und Bundesebene auf nahezu null zurückgeht. Einen solch umfänglichen Elitenaustausch hat kein osteuropäisches Land erlebt. Da die neuen Eliten in Polen, Ungarn und so weiter von innen rekrutiert wurden. Steffen Mau. Vermutlich war selbst die Elitenkontinuität in Westdeutschland nach 1945 in einigen Bereichen ungleich größer als in der Nachwendezeit in Ostdeutschland. Die oft gestellte Frage, ob die Ostdeutschen die Führungspositionen überhaupt hätten ausfüllen können, dürfte sich mit einem Blick auf andere postsozialistische Staaten in Ost-Mitteleuropa eigentlich erledigen. Der Elitenwechsel ist für Westdeutschland eine Art Geschenk. Hier verlassen gerade die Babyboomer in großer Zahl die Universitäten. Häufig findet die zweite Liga des Westens den Weg in die neuen Bundesländer, um dort ihren Job zu machen und mit der sogenannten Busch-Zulage üppig belohnt zu werden. Ein Begriff übrigens, der aus den Zeiten der Kolonialisierung stammt. Ich versuche, die Perspektive zu wechseln. Wie muss sich das für die Menschen im Osten angefühlt haben? Ja, viele Westdeutsche haben auch mit einer großen Portion Enthusiasmus die oftmals sehr schwierigen Arbeiten angenommen, um beim Aufbau Ost zu helfen. Aber ist es nicht auch extrem entmündigend, wenn plötzlich nur noch Westdeutsche einem alles erklären wollen, angeblich alles besser können, angeblich alles besser wissen? Ist das die Geburt des Besserwessis? Aber das war damals, Anfang der 90er. Und jetzt? Eine Studie aus dem Jahr 2022 findet, nur 8% der führenden Medienmacher und nur 4% der Wirtschaftsbosse sind in Ostdeutschland geboren. Anfang 2019 gibt es kein einziges Oberlandes-, Finanz-, Landesarbeits-, Oberverwaltungs- oder Landessozialgericht im Osten Deutschlands, dessen Präsidentin oder Präsident aus Ostdeutschland stammt. Der ostdeutsche Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann berichtet aus eigener Erfahrung, dass westdeutsche Professoren nach der Wende ihre Assistenten mitgebracht haben, sodass auf absehbare Zeit den ostdeutschen Studenten ein Aufstieg blockiert ist. Und aufgrund des deutlich geringeren Vermögens konnten Eltern im Osten viel seltener ihren Kindern eine Promotion finanzieren. Aber natürlich ist der Ossi wie immer selbst schuld. Selbstmarginalisierung lautet das Zauberwort. Dirk Oschmann. Außerdem seien Ostdeutsche, so die Autoren der Studie, weniger risikofreudig und hätten das Streben in die Elite nicht gelernt. Man weiß ja schon lange, dass der Ostdeutsche faul und inkompetent ist. Nun stellt sich zusätzlich heraus, dass ihm auch jeder Ehrgeiz fehlt. Schnell wird klar, innerhalb einer Generation hat sich so gut wie nichts verändert. Die Elite in Ostdeutschland bleibt westdeutsch. Der Elite-Austausch ist nicht nur für die Übergangszeit, sondern wird dauerhaft. Es ist leicht zu erahnen, was das für Menschen in Ostdeutschland bedeuten muss. Wie sollen sie Vertrauen in Institutionen entwickeln, die sie nicht mitgestalten, geschweige denn leiten dürfen? Ich weiß, wie wenig Verständnis unter Ostdeutschen noch für ihre fehlende Repräsentanz übrig ist. Jana Hensel. Ich bin viel im Osten unterwegs. Und irgendwann kommt dieses Thema immer zur Sprache. Weil eine Soziologin, mit der ich mich in Thüringen nach einer Lesung unterhalte, mir erzählt, dass sie an ihrem Lehrstuhl die einzige Ostdeutsche ist. Weil ein Berliner Verlagsmitarbeiter mir berichtet, dass sich kaum einer in seinem Verlag für ostdeutsche Themen interessiert, weil er der einzige Ostdeutsche in einer leitenden Position dort ist. Weil ein Mann in einer Kleinstadt unweit von Berlin mich fragt, wie sollen wir uns eine Zukunft vorstellen, die sich von der Gegenwart unterscheidet, wenn selbst unsere Kinder nicht in Führungspositionen gelangen? Und ich erlebe auch, dass es oft genau diese westdeutsche Funktionselite im Osten ist, die sich einer solchen Diskussion verweigert. Die Generalaussage bleibt, dass eine solche systematische Unterrepräsentation sehr wohl unter bestimmten Umständen dazu führen kann, dass man populistisch offener ist. Raj Kollmorgen, ostdeutscher Soziologe. Eigentlich schon deswegen, weil das hier eine Kernaussage des insbesondere Rechtspopulismus bis zu einem gewissen Grad auch des Linkspopulismus ist. Nämlich, dass es da oben korrupte, ferne Eliten gibt, die auf uns nicht hören, die ganz, ganz weit weg sind. Und sie sind ja auch deswegen weg, weit weg von mir, weil ich mich mit ihnen nicht identifizieren kann. Sie gehören nicht zu meinem Milieu, sie gehören nicht zu meiner Region, sie gehören nicht zu meiner Ethnie, was immer das dann konkret sein mag. Und insofern fällt es Rechtspopulisten, vielleicht kann man das so formulieren, leicht, dieses Argument aufzunehmen und politisch zu verwerten, in der eigenen Propaganda, in der eigenen politischen Arbeit. Ich frage mich, kann ich es den Menschen im Osten wirklich übel nehmen, wenn noch heute manch einer der DDR nachtrauert, sich ein bisschen in Ostalgie ergeht? Wie hat meine eigene Generation, die sogenannte Wendegeneration, den Umbruch erlebt? Gemeint sind die Jahrgänge von etwa 1975 bis 1985. Geboren in der DDR oder BRD, erwachsen geworden im vereinten Deutschland. Für die Generation meiner Eltern war der Mauerfall ein Umbruch. Für mein Leben vor allem ein Aufbruch und zugleich ein Verlust. Denn das Land, in das ich geboren wurde, gibt es nicht mehr. Und ich selbst habe nur wenige Erinnerungen daran. Mit zwei Frauen aus meiner Generation, aus Ost und West, möchte ich darüber sprechen, welche Spuren diese Zeit hinterlassen hat. In der Nacht vom Mauerfall war meine Mutter mit ihrem zweiten Mann und meinem Bruder auf dem Kudamm und hatten sich dort alles angeguckt und die haben da ein Westberliner Ehepaar kennengelernt. Die haben da angestoßen und sich gefreut und so. Der Mann war Orthopäde und dem ging es ganz gut und der hat noch irgendwelche Mietshäuser. Und als meine Mutter dann so schnell arbeitslos geworden war, haben die meiner Mutter angeboten, dass sie ja erstmal übergangsweise bei ihnen putzen könnte. Das ist Wiebke Hollersen. Wir kennen sie schon aus Kapitel 2. Und das war sicherlich also total nett gemeint und hat ja auch geholfen. Meine Mutter hat es dann auch gemacht. Das hat ja, sie hat ja erstmal dann dadurch Geld verdient, aber es war natürlich trotzdem so krass. Also für mich auch. Dass so meine Mutter putzt bei irgendwelchen Leuten in West-Berlin. Im Gespräch waren wir darauf gekommen, welche Effekte der Crash der Wende und der frühen 90er auf unsere Generation im Osten gehabt hat. Zum Mauerfall war sie 14 Jahre alt. Und wie ist dir das gegangen? Hast du diese Verunsicherung wahrgenommen, deine Eltern? Oder inwiefern hast du die Verunsicherung deiner Eltern wahrgenommen damals? Ich habe die Verunsicherung nicht nur meiner Eltern, sondern der ganzen Generation meiner Eltern und Lehrer komplett wahrgenommen. Ja, und ich war auch total trotzig, glaube ich. Ich konnte einfach diese dummen Fragen nicht mehr hören. Also eine Zeit lang haben ja echt die Leute gefragt, ob wir genug zu essen hatten oder so. Also so kurz nach der Wende. Also da gab es ja teilweise, glaube ich, ein Bild von der DDR. Das war so absurd. Ich war ja auch Teenager, mir war das auch zu blöde, an den Leuten das immer zu erklären. Oder ich hatte keine Lust mehr, diesen Leuten irgendwie zu erzählen, dass wir eigentlich ganz normale Leute waren, die ganz normales Leben gelebt haben und dass wir auch nicht hinterm Mond gelebt haben und dass ich auch immer die ganzen Filme und Serien geschaut habe, die sie geschaut haben, weil ich nämlich auch immer Westfernsehen geguckt habe. Ja. Zur Wendezeit war ich halb so alt wie Wiebke und in meinem kleinen ostdeutschen Städtchen kaum mit Ost-West-Vergleichen konfrontiert. Die Erfahrung, mich mit meinem DDR-Geburtsschein bisweilen latent exotisiert, manchmal auch unterlegen zu fühlen, kam für mich erst viel später, im Westen, mit Anfang 30. Aber ja, irgendwoher kenne ich diese Stimme auch in mir. Ist das jetzt Ostdeutsch oder Projektion? Aber was ist mit der Westseite? Dafür treffe ich meine Freundin Yvonne Albers. Jahrgang 1982, aufgewachsen im katholischen Sauerland. Wir kennen uns seit dem Studium in Leipzig, seit über 20 Jahren. Für unser Gespräch sitzen wir in ihrem Büro an der Freien Universität Berlin, wo sie heute als Arabistin arbeitet. Yvonne, erzähl mal, wie war das so aus deiner Perspektive mit der Wende im Westen? Ich kann mich an den Moment des Mauerfalls erinnern. Meine Mutter und meine ältere Halbschwester haben Fernsehen geguckt und ich war irgendwie auch mit im Raum und sie guckten Nachrichten und ich weiß es deshalb, weil sie tatsächlich schlagartig anfingen zu heulen in meiner Erinnerung. Und ich habe mich neben meine Mutter auf den Sessel gequetscht und musste einfach mitheulen. Ich wusste gar nicht, weshalb wir heulen. Ich sah nur Bilder von irgendwelchen Menschen. In meiner Erinnerung meine ich auch, sie hätten auf einer Mauer gesessen, aber das kann ich mir im Nachhinein auch so reingepastet haben auf den Fernseher. Aber ich kann mich sehr gut an diesen Moment erinnern. Ich habe mich dafür entschieden, mit Yvonne zu sprechen, weil etwas, das sie gelegentlich halb im Scherz sagt, mich sehr beschäftigt. Ich glaube, irgendwas tief in mir wäre auch gerne Ostdeutsche. Und ich kann es nicht wirklich erklären. Ich kann nur sagen, ich bin zum Studium nach Leipzig gegangen, weil ich maximal weit von meiner Heimat weg wollte. Und aus NRW in den frühen 2000ern betrachtet, war Sachsen sehr weit weg. Und was ich da gefunden habe, war eine lokale Mentalität, wo ich mich total zu Hause gefühlt habe. Und das betraf nicht nur die Leipziger oder die Sachsen, das betraf auch meine sachsen-anhaltinischen Freunde und deren Familien, die thüringischen Freunde und deren Familien. Und irgendwas daran habe ich als wahnsinnig warmherzig und unprätentiös empfunden. Und das war mir sehr nah. Und aus irgendeinem Grund freue ich mich auch immer wieder darüber, wenn Ostdeutsche sich wundern, wenn ich ihnen sage, dass ich Westdeutsch bin, wenn sie mich kennenlernen und sie dann sagen, das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, du bist eine von uns. Gibt es etwas, wo du auf diese BRD deiner Kindheit später anders geguckt hast? Durch die Wende? Durch die Wiedervereinigung? Naja, ich sage mal so, ich habe die Exklusion auf einmal gesehen. Die Abwesenheit von Ostdeutschland als Teil der deutschen Bevölkerung. Einfach, ich habe das gesehen, was es in meiner Kindheit nicht gab. Und das betrifft natürlich auch andere Ausblendungen, über die auch nicht gesprochen wurde, die dann eher wieder nicht deutsche Erfahrungen betreffen, also migrantische Teile. Aber diesen eingegrenzten Blick, den habe ich auf jeden Fall dadurch erkannt. Während wir sprechen, fällt mir wieder etwas ein, was ich lange von Yvonne nicht wusste. Ihr Vater kam 1979 als junger Arzt aus Syrien nach Westdeutschland. Seiner Tochter keinen arabisch klingenden Namen zu geben, weder als Vor- noch als Familiennamen, war seine bewusste Entscheidung gewesen, aus Sorge, sie könnte dadurch benachteiligt werden. Ich habe mich aber auch tatsächlich nie so wahrgenommen und wurde auch von außen in der Regel nicht so wahrgenommen, weil mein Name das nicht verrät. Das wäre ganz sicherlich anders gewesen, wenn ich einen arabischen Vor- und auf jeden Fall Nachnamen gehabt hätte. Ich habe auch kein Arabisch beigebracht bekommen. Und das blieb auch ganz lange so, bis vielleicht der erste Punkt, wo die Welt von außen mich hat anders drüber nachdenken lassen, war tatsächlich 9/11. Da war ich noch in der Schule. Und das war dann eher so ein bisschen im Rahmen von Witzen meiner Mitschüler und Lehrer, die dann wussten, dass ich einen arabischen Hintergrund habe, die dann da so darauf angespielt haben. Und plötzlich entdecke ich in unserem Gespräch ein paar Überschneidungen, die mir früher nie so aufgefallen sind und die sonst eher typisch für viele Ostdeutsche unserer Generation sind. Dass nämlich ein Teil der Identität irgendwie im Verborgenen liegt. Eher unabsichtlich, schlummernd. Und dass aber im Laufe der Zeit eine als selbstverständlich und stabil empfundene Identität unerwartet ins Wanken kommen und widersprüchlich werden kann. Es gibt ja genau auch diese Debatten zu ähnlichen Erfahrungen von westdeutsch-migrantischen Biografien und ostdeutschen Biografien als quasi Minderheit in einem hegemonial westdeutsch-weißen Diskurs. Also man wird ja sehr stark auch als Einzelner von außen dazu aufgefordert, sich einer identitären Gruppe zuzuordnen. Und das alleine ist ja schon mal durchaus problematisch, gerade wenn man sich so zwischen verschiedenen Gruppen eigentlich zugehörig fühlt. Und das verstärkt ja nun gerade auch die Polarisierung der Debatte. Darüber muss ich nachdenken. Können wir plurale Biografien innerlich überhaupt zu einer Einheit verbinden? Deutsche und Nichtdeutsche, Westdeutsche und Ostdeutsche? Und muss das überhaupt sein? War also am Ende vielleicht alles umsonst? Die Wiedervereinigung Jammer-Ossis und Besser-Wessis eine Schnapsidee? Und wir alle getrennt eigentlich glücklicher? Umfragen könnten den Eindruck erwecken. Wurde die DDR kurz nach der Einheit im Osten mit breiter Zustimmung negativ beurteilt, wandelt sich dann das Bild. Trotz des seit der Wende gestiegenen Lebensstandards wird die DDR in Umfragen in Ostdeutschland, besonders in Bezug auf die soziale Sicherheit, besser beurteilt als die Gegenwart in der Bundesrepublik. 20 Jahre nach der Einheit finden fast 60% der Ostdeutschen, dass die DDR mehr gute als schlechte Seiten hatte. Im Jahr 2024 sehen 9 von 10 Ostdeutschen in der DDR-Gesellschaft im Vergleich zum heutigen Deutschland in einigen oder vielen Bereichen Vorteile. Die DDR will ich sicherlich nicht in den Himmel heben, aber irgendwie ruhiger und gelassener und sicherer war es schon. Ein anonymisiertes Gespräch mit Steffen Mau. Der Arbeitsplatz war schon mal gesichert. Heute haben doch alle Angst. Da müssen alle für 3 arbeiten. Und Gnade Gott, man macht das nicht oder spricht dagegen. Dann sagen die, da stehen ja noch genug andere. Und die Sehnsucht nach der guten alten Zeit ist auch bei Weitem kein Phänomen des Ostens. In einer Umfrage im Jahr 2014 erklären 25% der Westdeutschen, dass ihnen die Einheit deutlich mehr Nachteile als Vorteile gebracht habe. Im Osten sind es nur 15%. Im Jahr 2020 sind 20% der Westdeutschen überzeugt, es würde dem Land ohne die Wiedervereinigung besser gehen. In Ostdeutschland sind es 10%. Es gibt sie, die Westalgie. Erst im Rückblick wird deutlich, dass im Wendejahr 1989 weit mehr untergegangen ist als nur die DDR. Auch die alte BRD verschwand in diesen Wochen. Markus Feldenkirchen, westdeutscher Journalist. Man bemerkte es damals nur nicht so rasch, weil die Kulissen der Bundesrepublik stehen blieben. Es gab keine Mauern, die hätten fallen können. Anders als der Untergang der DDR verlief der Untergang der BRD geräuschloser, siechender. Es war der Untergang der gemäßigten Republik, einer Wirtschaftsordnung ohne größere Zumutungen. Der Eindruck bleibt, dass die Transformationsjahre den Graben zwischen West und Ost vergrößert und die Deutschen dazu gebracht haben, jeweils eher die eigene Vergangenheit zu verklären. Die erlittenen Verluste scheinen bis heute nachzuhallen. Wir sind auf dem besten Weg, zu Jammerwessis zu werden. Markus Feldenkirchen. Beide, Ost- wie Westalgie, haben etwas Verzweifeltes. Es ist die Verdrängung der Gegenwart durch den Blick zurück. Erst wenn auch wir Wessis begriffen haben, dass die Herausforderung, vor der wir Deutschen stehen, die gleiche ist, werden wir wirklich ein Volk sein. Und hier fängt es bei mir, Wessi Andreas, an zu rattern. Bei allen gegenseitigen Vorwürfen von Jammer-Ossi und Besser-Wessi, vielleicht liegt die wahre Einigung in Wirklichkeit darin, ehrlich anzuerkennen, dass beide Seiten etwas verloren haben. Mir scheint, dass diese wirkliche Begegnung auf Augenhöhe nie stattgefunden hat. Nicht einmal eine gegenseitige Neugierde. Noch nie habe ich einen Ostler erlebt, der mich unaufgefordert, sozusagen spontan gefragt hätte, wie es wirklich war, im Westen groß zu werden. Susanne Leinemann, westdeutsche Journalistin. Warum auch? Wenn das Wort Westen fällt, erlischt die Neugier in den Augen, verstummt die Nachfrage. Es wirkt alles bekannt. Denn wie es heute ist, muss es auch damals gewesen sein. Aber natürlich war vor allem die fehlende Neugierde im Westen ein Problem. Und hier wird mir klar, dass ich auch von mir selber sprechen muss. Bis zu unserem Projekt gab es kaum Interesse am Osten. Kein Wunsch nach Begegnung. Die ganze 6. Schulklasse zum Beispiel saß ich neben Hagen, dessen Familie einige Jahre zuvor aus der DDR geflohen war. Nach der DDR gefragt habe ich ihn nie. Bei der fehlenden Neugierde bin ich allerdings nicht allein. Für die Mehrheit meiner Generation, der Generation Golf, fand die Wiedervereinigung nur als Nachricht statt. Nicole Zepter, westdeutsche Journalistin. Dass wir Deutsche noch immer nicht richtig vereint sind, liegt nicht allein an den nie zufriedenzustellenden, ständig rumnörgelnden Ostdeutschen. An denen liegt es natürlich auch. Aber mindestens so fatal war unsere westdeutsche Ignoranz. Markus Feldenkirchen. Ich wusste damals, als die Mauer fiel, nichts über die Menschen im Osten. Und sie interessierten mich auch nicht. Ich fand auch nicht, dass wir zusammengehörten. Mit Leuten wie mir war es schwer, zusammenzuwachsen. Ich frage mich, vielleicht war es auch mit Leuten wie mir schwierig, zusammenzuwachsen. Vielleicht war es auch mir, Andreas, vor der Arbeit an dieser Serie schwergefallen, mich selbst wirklich als Teil der deutschen Einheit zu verstehen. Vielleicht habe auch ich als Westdeutscher meine, unsere Seite eben als die normale und die da drüben als Jammerer, als Opfer, als Problem gesehen. Dabei hätte ich ja einfach auf Angela Merkel hören können. Seid bereit zur Begegnung, seid neugierig aufeinander, erzählt einander eure Geschichten und haltet Unterschiede aus. Wir brauchen Respekt vor den jeweiligen Biografien und Erfahrungen und auch vor der Demokratie. Okay, Andreas, ich glaube, auch ohne, dass wir diesen Satz vorher gekannt haben, können wir sagen, das haben wir uns wirklich zu Herzen genommen. In den letzten drei Teilen haben wir nichts anderes gemacht, als uns Geschichten zu erzählen, Unterschiede auszuhalten und in Biografien und Erfahrungen zu wühlen, oder? Absolut. Und diesmal sind wir ja ganz besonders reingegangen in die Jahre nach der Wende, mit all ihren Brüchen und Verlusten, voller Orientierungslosigkeit, aber auch irgendwie Neuanfang. Aber bei all diesen Dynamiken bleibt für mich eine Frage offen. Eine, die mich auch persönlich betrifft. Was ist eigentlich mit dem Glück passiert? Dem Wunder des Mauerfalls, der Euphorie, dem Staunen, das jedes Jahr zum Tag der Einheit beschworen wird. Diesem kollektiven Hochgefühl vom 9. und 10. November 1989. Wenn du das siehst, diese Bilder von Berlin, wo da die Leute sich in den Armen lagen und weinend auf der Mauer getanzt haben und so, das war einfach so ein wirklich tiefer Freudentaumel. Und was ist eigentlich aus dem Traum der Demokratie geworden, für den Menschen in Ostdeutschland auf die Straße gegangen sind und ihr Leben riskiert haben? Auf einmal konnte man sagen, was man dachte, ja, in der Öffentlichkeit. Das war unglaublich. Ja, das war somit überhaupt das Größte und Beste, diese Freiheit. Das glücklichste Volk der Welt. Eine lange Nacht über Fremdheit und Nähe zwischen Ost- und Westdeutschland, Teil 1. Von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westfalen. Es sprachen Name Alai, Wolf Aniol, Jonas Beck, Marc-Oliver Bögel, Martin Bross, Lea Fleck, Angelika Fornell, Carolina Horster, Nils Kretschmer, Jochen Langner, Juliane Pempelfort, Tanja Schleif, David Formweg und Svenja Wasser. Aufnahme und Schnitt Gerd Nesken und Hanna Steger. Sounddesign und Mischung Benno Müller vom Hofe. Storytelling und dramaturgische Beratung Gabriel Stukalow. Wissenschaftliche Begleitung und inhaltliche Beratung Professor Jörg Ganzenmüller und Marie Mohnhaupt. Regie die Autoren. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Ettersberg, gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2025. Den zweiten Teil der Lange Nacht über Fremdheit und Nähe zwischen Ost- und Westdeutschland hören Sie am 1. November zur gewohnten Sendezeit. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle Fantasie beseelt die Luft. Die Lange Nacht der philippinischen Literatur. Eine Sendung von Stefanie von Oppen und Katharina Borchardt. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Drei Uhr, die Nachrichten. Die Bundespolizei hat die erneuten Drohnensichtungen über dem Flughafen München bestätigt. Die Drohnen seien gestern kurz vor 23 Uhr im Bereich der